Komm, Schick, stell dich ein bisschen rum, mach kein Theater. So rum, Henne. Hallo? Hallo, ist da jemand? Jo. Ah, das ist ja prima. Hey, aufpassen, verdammte Scheiße. Im Kuhstall muss man immer aufpassen, wo man hintab. Oh, du mal geil. Gerrit, die sind nicht von da? Nee, von Elmersberg. Ich wollte mal. Ah, vom Elmersberg. Da hab ich doch mal einen Kriegskamerad gehabt. Wie hat dann der noch geheischt? Ich wollte mal froh, wie ich dem Silo dort war. Irgendetwas mit mir auch drin. Jon oder Joost. Er war nicht so groß, vielleicht 1,68 Meter. Das Silo, das brauchst du nicht mehr, oder? Oder lange mal 1,70 gewesen sind. Ach, das Silo dort raus. Nee, Silo hat er nicht geheischt. So nett. Ich wollte das Silo da kaufen, das Getreidesilo mit einer Rostplagge. Du verstehen? Du brauchst doch nicht so schreien, ich bin doch nicht hartherisch. Das brauchen wir ja nicht mehr, ne? Oder? Das weiß man nie. Da steckt man nicht drin. Mein Vater hat immer gesagt, Bub hat er gesagt, merk dir mal eins. Getreidesilos. Kann man nie genug haben? Ich weiß halt, das ist ja unrostig. Aber woher dann? Wo ist dann das rostig? Wenn ja, das bisschen hast du, also das tät ich ja wegkriegen. Was gäbe er dann davor? Ich mein, 300 wie viel? Mark. So, 400 Mark gäbe er davor bezahlen. 300? Ja, vor 500 Mark gäbe ich hergehen. 400 und eine Kaste Bier, alles klar. Naja, wehe mir. Dann musst du das aber selber abmachen. Ah ja, morgen komme ich vorbei, ne? Alle dann, jawohl. Alle dann. Die Städter. Nee, vom Elmersperrisch ist er. Eieiei. Joost oder Jon. Eppes mit dem O drin. Ja. Höchstens 1,70 Meter. Hallo, ist Neurohr, Konrektor AD? Hör mal zu, du Konrektor. Ah, hallo, ich verstehe nicht. Ich bin's, der Schwiegersohn, der Ernst. Ach, du bist es Ernst. Ja, brauchst nicht Hochdeutsch zu schwätzen. Hör lieber mal zu. Pass mal auf. Ich bin ganz Ohr. Kannst du mir mal helfen, ein Silo abzumontieren? Silo? Ich komme so um 3 Uhr, käme ich dich abholen. Hast du ja Zeit, nicht? Wir fahren dann noch einöd. Noch einöd? Ah, so habe ich mal einen Kriegskamerad gehabt. Der ach, das wäre los. Komm, hör auf. Heuch, aber verschreckt nicht, ich komme mit dem Traktor und einem Anhänger. Zieh alte Gläder an und hast mich aufstanden. Jo, moi, 3 Uhr. Jo, bis moi, alle dann. Jo, wiederhören. In Einöter war ich nur einmal. Das war nur ein Krieg, wie wir Hamster gegangen sind. Hält der Lauf gut? Oh, macht nur viel Kraft. Ach, was braucht er nichts? Brauchst du denn her? Also Hoffmann, ihr habt gelehnt, ihr meint, ich hab's dir geholfen, auf seinem Dach noch die Scheiße selber ja. Und da konnte ich auch nicht näher sein. Ja, so ist es. Jo, da drüben steht's. Was? Der Silo. Das Ding da? Ja. Ey, was willst du da mit dem Ding da anfangen? Geheime Kommandosache. Ey, doch nicht, der bist mit der Wehrmacht. Im Krieg, da hat Moment. Warte, guck lieber mal, ob da auf den Rechtsender kommt. Hey, ist frei. Alle mal den Kasten mit dem Werkzeug fest und fahrt ihr noch runter? Ja. Hey, das wird doch nichts mit den amerikanischen Raketen zu tun haben, wo sie doch im Fernsehen immer erzählen. Ach, woher dann? Gut, auf geht's! So, alle mal die Leder fest. Ja. Ich war mein ganzes Leben lang Beamter, das weißt du ja. Und jetzt bin ich zwar ein Pension. Aber der weißt da, dass man noch als pensionierter Beamter immer noch ein Diener des Staates ist. Ich will nicht, dass das da etwas Unrechtes ist. So etwas mit der Ostzone oder so. Nicht, dass ich da in etwas ringezogen wäre. Denk dran. Du hast ja auch eine Frau und einen Bub. Und der Marc soll ja mal stolz sein auf seinen Vater. Der Marc, das schaut eher echt noch. Oh, das erlebt auch, wenn das genau ansteht. Nichts in der Ärm, nicht? Und du kannst schon von nichts gebrauchen. Ach, der Bub ist in Ordnung. Halt ein bisschen verwehen. Also, eins auch nicht doch. Wenn der nicht lernt, hol ich den runter von der Realschule. Der kann aber auf die Grubschafe gehen, wie ich auch. Der meint auch, der wird was Besseres, der Herr Sohn. Der geht auch mal Rechter, helfe du, Silo abzumontieren. Was, Annemarie, das denn auch gar nicht losse. Gib mir mal das 17er Schlüssel. Moment. Da ist der doch viel zu klein. Doch, zu klein. In dem seinem Alter habe ich schon einen Motor repariert. Oh, fang. Ach, doch nicht den Schraubenschlüssel, den Flaschenöffner. Ja, das kann ich doch nicht wissen. Das tun Spiel schon auch so schlau sind. Ja, wo ist er dann? Oh, komm, lass ihn, ich mach die Flasche so auf. Komm, ich trinke nicht so viel. Ach, das tut gut. So, werfen wir noch deine Strick darauf. Alois, das ist das, die Gesell. Komm, wirst du mich doch verändern. Pass auf, das bietet sich. Am besten lässt du zusammengerollt und werfst dann so auf, nicht? Oder warte, ich komm's auch. Nee, ohne. Da bleib doch nur, ich werf das auf, fang. Ja. Oh, merci. So. Will nämlich nichts mit der Polizei zu tun kriegen. Ich habe immerhin ein Eid als Beamter schwere Misse. Drei. Was? Drei Eide hast du Misse schwere. Auf der Adolf, dann auf der Joho, ne? Und dann wäre anschließend, ne? Und dann noch immer zum Reich geheert haben. Da kannst doch du überhaupt nicht mitschwätzen. Jo, es ist schon gut, nicht? Warte, ich komme nur noch und dann ziehe ich mal. Ja, der Strick ist jedenfalls lang genug. Damit müsste man das schon schaffen. Wir haben ja noch Zeit. Wir müssen nur gucken, dass das Silo genau auf der Anhänger fällt. Aber lass dir auf hinkommen. So, los geht's, pack du ihn an. Ein Kriegskamerad von mir, der hat mir gesagt. So, pack doch mal an, hopp jetzt. Oh, Mensch. Oh, ist das schwer. Und weiter hin, hopp, hau. Und hopp. Jetzt, du musst ja ziehen. Steh doch. Awei, awei, hopp. Geh weg. Ja, pass auf. Puh. Oh, das hätte man geschafft. Und noch einen Anhänger. Eigentlich geht's ihm ja nichts an. Stimmt. Ist ja nur, dass man Motte von schlüpft. Hat das geschämmert. Ja, was brauchst du nur das Silo? Hat das Krach gemacht, mein lieber Mann. Wie 59 über uns, da auf der Kreuzung die zwei Autos aufeinander gefahren sind. Das war nicht 59, das war 57. Ach, woher dann? Das war 59. Weiß doch genau, das war doch kurz vor der Rückgliederung ins Reich. Und die war 57. 59 war doch der Tag X. 59 war doch der Anbau noch gar nicht fertig. Das haben wir das Fernsehen noch nicht gehabt. Ach, woher dann? Mit dir kann man ja nicht schwätzen. Alles musst du besser wissen. Wieder mal. Ich sah nur nichts über deine Buhe. Ich sah ja nichts. Ah, dann ist ja gut. Aber ein vorlautes Mundwerk hat er. Ja, der hat auch besser etwas schaffen. Pass auf! Halt fest! Wart! Wart! Wart! Geht nicht! Ist zu schwer. Ach, dünner Keil. Jetzt haben wir den Schlamassel. Ach, das ist alles halb so wild. Zwei Bretter und den Rest machen wir mit dem Pythagoras. Mit wem? Mit dem Pythagoras. Quatsch, das machen wir allein. So weit wollen wir noch andere Leute auch noch inspannen. Verstehe ich aber auch gar nichts. Hebelwirkung. Von wirst du doch schon mal etwas gehört haben. Die alte Ägypter, die haben mit deinen Pensionären, nicht? Hol du da hinten das Brett, hol das andere und dann schaffen wir das schon. Arbeit ist gleich Kraft mal wie ich. Ach, die kann man nur Schullehrer holen, wenn es was zu schaffen gibt. Hopp, jetzt greift doch mal an. Und Leistung ist Kraft mal wie ich durch Zeit. Du kennst doch die Geißelgichterer, Grin. Greif jetzt an und schwätz doch nicht so viel. Also, pass auf. Das ist so gleichmäßig und jetzt. Pass auf, das ist gleichmäßig. Geht noch ein Stückchen? Ja, ja, ja, ja, und ihr habt jetzt. Ja. So, jetzt ist sie wieder drauf. Ja. Und wo willst du das Ding jetzt hinfahren? Das bin ich ja, Vater. So. Das bin ich ja selber. Ja, weil ich in die Altscheier. Hopp, auf geht's. Eine Nacht wie viele. Die Bürger sind längst schlafen gegangen und genießen ihre wohlverdiente Nachtruhe. Eine Katze huscht noch schnell um die Ecke. Aus irgendeinem Stockwerk hört man das Rauschen einer Wasserspülung. Nacht liegt über Elversberg. Doch irgendwo brennt noch ein Licht. In der Scheune des pensionierten Konrektors Alois Neurohr. Willst du mal da nicht dran? Nee! Jetzt fällt dich doch mal nicht so dran! Gib mir mal das 17er Schliss. Komm, los, ich hol meine selber. Ah. Ah, das dauert wird gut. Wann denn die Wildsche hin, steht die Kaste? Ach, ich trinke doch kein Alkohol. Schau doch mal, Grießkamerad, er hat immer gesagt, wenn ich kein Bier habe. Dann kann man der ganze Grieß gestohlen bleiben, 45 Tage falsch, Schmiss. Ach, das habe ich ja schon mal erzählt, jo. Ich baue Raket. Aber der ist wirklich gefallen, 45. Ein Raket? War in den Weltraum zu fliegen. Wie? Baue ich da aus dem Silo, du. Mensch, ich muss doch mal bei den Doktor. Was Menschen da, was ich eben verstanden habe. Du tätst eine Rakete bauen für in den Weltraum zu fliehen. Das habe ich verstanden. Naja, wenn man das Alter kommt, dann da hört man sowieso nicht mehr gut. Das habe ich ja gesagt. Wie? Wie? Was? Wo? Da steht sie. Aus dem Silo mache ich eine Rakete. Sag das doch noch mal. Hm. Rakete. Er macht doch keine Dinger. Ernst, eine Rakete? Wann ich das doch sagen, eine Rakete. Ich glaube, du hast sie nicht mehr. Was sagt denn deine Frau dazu? Papa, Papa. Was ist denn los? Ich kann nicht schlafen, weil du immer so mit dem Hammer aufs Blech geschlagen hast. Und Ruf gehört. Jetzt bin ich aber wach. Ich bin mal die Mama gegangen und die hat gesagt, ich soll es meinem verrückten Vater sagen. Ei, jetzt hast du mir ja gesagt, verrückte Vater. Opa, darf ich mal in die Rakete drin gucken? Na ja, von mir aus. Aber dann geht's ab ins Bett. Oh. Die sieht aber schön aus. Gell, und ich darf mich in den Sitz und werf dann die Luftschlange. Alle hopp, alle hopp. Hopp, hopp, hopp, jetzt aber ab. Na, mach die Tür zu. Ach, froh, ich hab gedacht, du tätst richtig Rakete bauen, für in den Weltraum zu fliehen. Für die Fasnacht. Ich hab auch schon gedacht. Das wird eine richtige Rakete. Ich hab das nur so zum Anime gesagt, damit's nicht die ganze Karte verrot. Stehst du? Brauchst du ja nicht so wissen, die Buh auch nicht. So, und jetzt gucken wir mal hin. Ich wär verrückt, was ist denn das da? Ein alter Kühlschrank. Was? Oh, ein Kühlschrank vom Sperbel, hab ich mir den geholt. Und dann wollten wir doch der Caritas gehen für die Türke, weil er nicht mehr gegangen ist. Aber jetzt geht aber. Wie ein Diebschelhaft, der ein 3 Kasten Bier nicht hingepunkt. Nicht? Die anderen Kasten stehen, sind dann da hinten, nicht? Alles selber gemacht, nicht? Nur Apfel. Das Fenster auf dem alten Wohnwagen, der alte Tisch aus der Wäschküche und die Stiel von der alten Küche, nicht? Abgelaucht, bisschen gestrich. Mein Gott, Metallic, Wunderwetter. Na, guckst du, hä? Kompliment. Ja, das ist ingericht wie die Dinger, wo sie da mit dem Urlaub fahren. Wie die Wohnwagen? Nee, wie heißt die nur? Der Franz, der hat auch so Dinge gehabt. Weißt du, der Kleemann Franz, der wo früher in der ersten Mannschaft gespielt hat. Ach, der, dem sein Vater, wo jahrelang im Turnverein Kassierer war. Genau der. Ja, und was ist mit dem? Der hat auch so, Mensch, ich käme jetzt drauf, Herrgott, noch einmal. Da fangst du mit an. Wohnmobil. Ja, genau, nicht? Und da haben wir da so ein bisschen was abgeguckt, nicht? Da ist alles drin. Raket wie ein Fleischkielchen, nicht? Da alles drin. Mensch, du machst da manchmal Witze, also nee. Was, ja, fehlt was? Nee. Ja, so ist es da. Tante Martha, die alte Küchenlampe, da der alte Backofen, wo er rausgeschmissen hat, wie er die Anbauküche gerät hat und so. Das ist doch gut, wenn man nichts wegschmeißt. Ja. Man weiß ja nie, ob man es nicht morgen brauchen kann. Ja, und da unten stehen die Bierkasten. Soll nämlich nie zu voreilig sein. Ja, an der Wand alles steht auf dem Koffer und so. Ja, man etwas sucht und findet nichts. Du, die Fenster habe ich abgedicht, ne? Was? Die habe ich abgedicht, die Fenster. Ach so, abgedicht hast du die so. So, Mensch, da kommt mir eine Idee. Da kannst du ja Zuschuss beantragen. Was? Ja, von der Regierung. Wie? Da kriegt man Geld? Allemal. Weil das Maßnahmen sind zur Einsparung von Heizkosten. Nicht verzagen, Neurohr fahren. Alte Familiendevise. Das ist ja dull, sag mal. Ja, da gibt's noch mehr Möglichkeiten. Weißt du was? Komm schon mal oben mit dem Anime. Ja, aber nicht so früh. Ich muss noch was so schaffen. Weißt du, die technischen Geräte muss ich doch noch anschließen. Ja. Die Wasserspielung funktioniert auch noch nicht so. Sagen wir nur der Tagesschau. Oh, vielleicht komme ich auch ein bisschen früher. Baut der eine Rakete? Also alles hätte ich ja gedacht, aber das nicht. Ich wär verrückt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage. Das Satellitenbild zeigt den größten Teil Deutschlands nahezu wolkenfrei. Ursache dafür ist ich hätte doch etwas solle fürs Essen machen. Ach, wenn ich das doch sah, der Ernst hat schon Gäste. Die esse ich um 7. Aber wenn sie noch Hunger haben. Dann stell ich ein paar Sticks hier auf den Tisch. Und wenn das nicht reicht, dann sollen sie sich Schmier machen. Stell dich doch mal nicht so an. Schminne ja nur. Weil es doch so etwas Wichtiges ist, was wir zu besprechen haben. Als wenn das etwas mit dem Essen zu tun hat. Und der Wein kannst du als mal aufmachen. Der Ernst trinkt doch Bier. Haben wir genug daheim? Jo, und jetzt reg ich mich doch nicht auf. Ich muss denken. Gib mir mal hin, deine Dauerschreibe und das Blatt Papier. Ja. So, Umweltschutzmaßnahmen, CDB, Steuerprävention, Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahmen, Investitionszulage, 14%. Ich mache auf. Dunnerwetter. Guten Tag, Ernst. Also, du hast uns alle nie. Wolltest nicht mitkommen? Ich muss noch den Marc ins Bett bringen, der du die letzte Zeit immer nahm, Alice. Abend. Guck dich hin. Ja, also, wenn mich so froh ist, Bier. Ich habe ja noch gar nichts gefroren. Also, wolltest du auch stimmt froh, oder? Ey, warte, ja. Ich gehe euch Manzlei zwei Flaschen schon holen. Ja, bringst gerade drei mit, damit der Alpis auch noch extra. Ach, die Manzlei. Also, ich habe alles ausgerechnet. Wir verdienen noch dran, wenn wir zusammen in den Weltraum fliehen. Wieso mir? Pass mal auf. Dann machen wir den Reibach. Wir kriegen Zuschuss, weil du die Fenster abdichten tust, weil mir Arbeitsplätze beschaffe. Ich tue pro forma bei dir schaffe, alles klar. Und mir kriegen Geld vom Fremdenverkehrsverband, weil mir Saarland berühmt mache. Stell dir das einmal vor. Moment. Mir drei im Weltraum. Daedalus und Ikarus. Schon die alte Grieche haben davon geträumt. Wie die Vögel in den Lüften. Aber Ikarus wurde zu dreist. Er wollte höher, höher, so, noch höher. Eier, Bier. Mir drei fliehe ins All. Es Clara, du und ich. All? All? Also ich glaube, ihr Hansen nimmt mich all. Schwätzt man so mit seinen Schwierleit. Ja, das kommt ja auch nicht so oft vor, dass die Schwierleit mit dem Schwiegersohn in die Welt raum wollte, oder? Das kann man wohl sagen. So, und da noch ein paar Salzstänge, Tschacke. Lasst uns das Glas erheben auf die ersten saarländischen Astronauten. Komm, guck dich mal hin. Von uns wird die Nachwelt sprechen. Und der ganze Elmersperr. Die Weltpresse wird darüber berichten. Alois Neurohr im All. Also da ist es. Das letzte Wort ist doch noch weggeschwitzt. In allen Schlagzeilen werde ich stehen. Alois Neurohr erobert den Weltraum. Jo, jetzt stehst du vorläufig noch mal in unserem Wohnzimmer, ne? Ich war geschnappt. Und ich koche euch Mannsleid, wäsche euch die Wäsche und gucke, dass immer schön sauber ist, gell? Wie Daedalus und Ikarus. Du hast doch dein Pensionär aus dem Spiel. Und jetzt guck dich doch immer hin. Sag mal, wie war das mit den Zuschüssen? Ja, wir müssen das so machen wie die saarländische Stahlindustrie, klar? Ne, auf komm, denke, lass ich mich nicht hin. Alles legal, ich bin ja schließlich Beamter. Ich tät doch nie etwas machen, was gegen das Gesetz ist. Ja, bin mir nicht so sicher. Also das Prinzip ist ganz einfach. Jammere und dann kriegt man Geld. Und sagen, dass man Arbeitsplätze sichert. Ja, aber die ganze Formalität, das mach ich doch alles für dich vorausgesetzt. Ja? Du erfüllst mir eine Bitte. Und die wer? Es Clara und ich fliehe mit dir. Geld, du machst Spaß, hä? Mein voller Ernst. Wirklich? Wirklich. Ich koche euch Mannsleid, mache euch die Wäsche und gucke dass immer alles sauber ist. Jetzt, wie willst du das jetzt teig ist mit den Zuschiss? Also ich habe da einen an der Hand, der Schneider Fritz. Der ist in Saarbrücken auf der Regierung. Hm. Der ist dort so Chef von so einem... Ist das der Parkplatzwächter, du? Jo, der trifft als einer und der ist der Hauptchef. Jo, der hat so das Ganze. Und der deichselt das. Wie dem seinem Schwager sein Buben mal Huddel in der Schule gehabt hat, da hab ich nämlich im Krämerfranz sein Bub angerufen, der wo auf dem Kultusministerium schaut. Jo, den musst du auch kennen, weißt du? Ja, das kennen wir Joanna mal erzählen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich muss noch bei der Richard da... Wie so eine 13er Spezialsicherung durch das Viererhaus und. Wie gesagt, ich habe also einen an der Hand und der hat wieder einen anderen an der Hand und die deichselte das, die können alle zwei nicht näsern. Die nächste Woche am Freitag komme ich nochmal vorbei. Ja, können wir jetzt mitfahren oder nicht? Jo, dann in Teufels Name. Über 2 Jahre gingen ins Land. Ernst Backes bastelte in seiner gesamten Freizeit an seiner Rakete. Alois Neurohr kümmerte sich mit Erfolg um die Finanzierung und um die Startgenehmigung. Und dann, an einem Frühjahrmorgen, war es soweit. Probestart in Cap Ensheim. Guten Tag. Mein Name ist Werner von Hollmannstedt. Ah, wer schwätzt dann da? Da, der auf dem Fernsehschirm. Ich bin der technische Leiter des Kommunikationszentrums Sonderabteilung Raumfahrt von Cap Ensheim. Oh, das ist aber viel. Wie Oberinspektor. Sie stehen in direktem Funkkontakt mit mir, sowohl optisch als auch akustisch. Der kann alles hin und her, was mir doch schwätzt. Dass es so etwas gibt. Ich nehme an, Sie sind über die internationalen Gepflogenheiten des Funkverkehrs informiert. Gewissermaßen. Sie schaffen also da in Ensheim. Ruhig, Clara. Sind Sie also unser Funker? Also, ich brauche es nicht so spannend zu machen. Mit uns kann man schon schwätze. Die Bezeichnung Funker beschreibt meine Funktion als technischer Leiter des Kommunikationszentrums Sonderabteilung Raumfahrt in Cap Ensign nur unzureichend. Kommen wir zur Sache. Gehen wir in Medias Res. Ich geh da nicht hin. Ich nicht. Aber Clara. Geben Sie mir bitte Startnummer und Namen Ihres Flugobjekts. 577-92. Quatsch, das ist doch um Annemie seine Telefonnummer. Ach, ich bin ganz wurscht. Bitte die Startnummer durchgeben. Ich hab's doch aufgeschrieben. Dahin muss doch der Zettel leihen. Lesen wir vor. Lieber Ernst, vergiss bitte nicht, uns anzurufen, deine Frau und dein Sohn Mark. Das ist der Falsche. Das du Haus verliert nix. Wo könnten wir nur Sinn? Ah, da ist er. 1, 9, 5, 9. Ah, das kann man sich ja gut merken, da war nämlich der Tag X. Aber her dann, der war 55. Da war's Annemie noch in der Schule. Und da hat's eines schönes Tag. Bitte da Startnummer durchgeben. 1, 9, 5, 9. Roger. Was war schon ein bisschen, Roger? Den Namen. Bagges, Ernst. Den Namen der Rakete. Leona 1. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nee, mein Ernst ist das nicht. Das ist mein Schwiegersohn. Mensch, Clara, halt dich doch raus. Du schwätzt ja nur dummes Zeug. Reicht's mir aber. Sicht das, Clara. Jetzt ist er bes. Wollen mich von Verhohne piepeln, was? Also jetzt recht dich mal ab, Roger. Das war ja nicht so gemeint. Jo, Sie kennen ja auch nichts davor, Herr Roger. Bitte keine Diskussion mehr. Mit mir nennen Sie das Flugzeug, wie Sie wollen. Gibbelabes, oder? Also, das kenn ich jetzt eine Portion von Hesse. Oder auch wegen mir, Leona. Ich werde mich selbstverständlich an die korrekte englische Aussprache halten. Lionier. Und jetzt folgen Sie bitte genau meinen Anweisungen. Also wer das hat auch nicht schwätzende Uni so gut. Wie oft soll ich dir das noch sagen, Marc? Das ist nur ein Probestart. Richtig fliehe die erst die nächste Woche? Ich meine mal mitfliehe. Oh ja, so weit käm's noch. Es reicht, wenn deine Oma und dein Opa mit deinem Vater durch die Weltraum gondle. Da brauchst du nicht auch noch. Unser Lehrer hat gesagt, ich bin stolz auf meinen Vater Sinn. Bagges? Ja? Wie, jetzt gleich? Auf das Saarland will? Was für ein Kanal dann? 28. Du, ich danke dir schön, Mada. Jo, ich mach sofort an. Tschüss, Mada. Ich stelle was so gerne mit Fliegen. Komm, mach mal schnell das Radio an. Das war die Tante Mada. Im Radio haben sie gesagt, sie täte gleich etwas aus Kap Ensign bringen. Mach! Bereits in den frühen Morgenstunden anwesend. Tausende drängen sich hier in Cap Ensign, um den Probestart mitzubekommen. Hunderte waren schon gestern Abend gekommen und hatten hier die Nacht verbracht, eingehüllt in Wolldecken und Schlafsäcken. Noch steht Leona 1 an der Startrampe. Noch tut sich nichts, oder besser, nichts Sichtbares. Aber jeder weiß, dass das Bodenpersonal dem Start entgegenfiebern muss. Erst recht die Besatzung. Ernst Bagges, Clara und Alois Neurohr. Sie werden in die Geschichte der saarländischen Raumfahrt als die Pioniere eingehen. Der Start scheint sich um einige Sekunden zu verspäten. Aber nein, da tut sich was. Jetzt ist aber meine Geduld zu Ende. Sie sollen die Startkontrolle ziehen. So, Meister, hör mal gut zu, was ich dir sage. Hör mal gut zu. Wer hat dann die Rakete gebaut? Du oder ich? Darüber werden wir uns nach dem Probeflug unterhalten. Alles klar zum Start. Alles klar, Meister. Was war denn das? Das war der falsche Hebel. Halt du dich doch dort raus. Bitte Triebwerk zünden. Hä? Triebwerk zünden. Oh, so gut wie ich nicht da. Alles Roger. Ajo. Countdown läuft. Wer? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Jawohl, Leona 1 ist gestartet. Die Rakete fliegt, jawohl. Der Jubel ist groß. Die ersten Saarländer im Weltraum, wenn auch nur für einen Probeflug. Ich werde mich einmal ein bisschen umhören. Kommen Sie ein bisschen näher hier ans Mikrofon. Sie kommen aus Vliesmenge-Bolchen. Und was halten Sie von Leona 1? Hallo, warum dann auch nicht? Sie sind also begeistert. Es ist mal etwas anderes, jo. Sie hören es, meine Damen und Herren, überall Begeisterung und damit zurück ins Au, oh, das da ist aber fix gegangen. Gib nicht so viel Gas, Ernst, sonst machen wir noch einen Unfall. Soll ich dir jetzt den Kaffee kochen? Ruhe da hinten. Und halt doch mal eher Klappe. Ach, entscheidend ist ja, dass du immer die richtige Hebel ziehst. Komm, misch du dich ja nicht in. Noch muss ich selber steuern, ne? Nachher kann ich mit der Schwitze, weil ich die Automatik ihn geschaltet habe. Cap Ensheim an Lionier One. Ich hab's doch gewiss, dass wir etwas vergessen haben. Es fehlt der Papier. Lass du mich jetzt bloß in Ruhe mit deinem Kaffee. Es geht nichts über schön Tässchen Kaffee. Alvis? Ja? Gib mir mal Fläschchen Bier. Aber doch nicht während dem Fluch. Soll ich mal selber holen? Ach, nee, bleib du nur an deinem Steier. Ich geh jetzt erst, wenn ich das Fenster aufmache. Was willst du? Dann verreckt mich. Gott, ich nicht richtig. Oh, eben nicht. Das ist nicht so Phase. Da können wir aber auch euer Kaffee allein trinken. Cap Ensheim an Lionier One, bitte melden. Brauchst du nicht gleich beleidigt zu sein. Das geht nicht, aus technischen Gründen halt. Oh, immer wenn ich was will, da geht's nicht. Da ist doch nur daheim geblieben. Fandst du gleich gewiss. Bitte melden. Lionier One! Die doofe Frau. Ich hab dir's ja gleich gesagt, nimm kein Leibsleid mit ins Raumschiff, aber auf mich hier. Ach, wisst ihr, wie es ist, Clara? Es ist doch eine ganz patente Frau. Hat halt ihren Haupen, muss halt holen, wie es ist. Und jetzt gib ihm mal mein Bier. Da, Ernst, du hast's verdient. Lionier One! Oh, das tut doch gut. Ah, da unten ist Eschberg. Was? Der Eschberg, schon guck doch mal. Aus der Lippe des Tages, das ist nicht der Eschberg. Hallo, mal ist das der Eschberg. Ach, woher dann, das ist ein Wolk. Oh. Das ist ein Wolk, es sieht nur so aus. Lionier One. Oh, ich sag gar nichts mehr. Bitte melden. Das wird's Beste sein. Im ganzen Saarland zwischen Weißkirchen und dem Warnd, zwischen Perl und Peppenkum, herrscht ein geschäftiges Treiben. Die fleißigen Menschen von Blies, Prims und Saar gehen ihrem Tagwerk nach. Der Liesdorfer Bauer spritzt sein Gemüse, der Sulzbacher Bergmann geht zu seinem Knappschaftsarzt, der Völklinger Hüttenarbeiter aufs Arbeitsamt. Ein reges Treiben also im jüngsten Bundesland. Wie seit Jahrtausenden ziehen die Wolken dahin und lassen der Sonne kleine Durchschlupfmöglichkeiten in dem Meer von weißem Schaum. Und darüber zwischen Himmel und Erde fliegt Liona 1, das erste saarländische Raumschiff. Friedlich zieht es seine Bahn, während in Cap Ensheim, der Bodenstation, große Hektik herrscht. Lionier One! Bitte melden, Lionier One. Ich hab's ja gleich gewusst. Saarländer im Weltall. Das kann ja nicht gut gehen. Jetzt kurven die irgendwo rum. Über Frankreich, über England, wer weiß. Keiner von ihnen versteht die Funksprache. Keiner. Vielleicht sind sie schon in einer anderen Milchstraße. Nein. Ich gehe nicht auf Staatsbegräbnis. Ich nicht. Liona 1 antwortet nicht. Was ist? Hallo. Lebt ihr noch? Wo seid ihr? Moment, da halte ich gut gerade mal das Fenster aus. Ihr lebt noch. Über das Arschleim. Seit Minuten versuche ich euch zu erreichen, aber niemand meldet sich. Ständig rufe ich Lionier One. Hat die sich nicht gemeldet? Wer die? Die Lionier oder wie die du heißt. Oh, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Das seid ihr doch, Lionier One. Ja, aber du hast doch so unendlich so viel gebechert. Wir haben jetzt im Lionier 1 und wurden mit fertig. Das andere Zeichen. Das ist doch der Name auf Englisch. Na komm, ich ging ja nicht in die Metzgerei und sagen, gib mir mal Lionier, oder? Jedenfalls lebt ihr noch. Ach, weshalb ich euch übrigens kontaktieren wollte. Was willst du mit uns? Ich wollte... Schwätz Deutsch. Das hat ja doch keinen Zweck. Na, dann lass es hin. Ich wollte euch nur daran erinnern, die Steuerungsautomatik einzuschalten. Das ist schon längstens passiert. Hast du, Mensch, oh, mir... Du hast doch die Weisheit mit dem Schaumlöffel gefressen, hä? Nur weil du Ah, mir Saarländer wäre da so ein bisschen dumm auf dem Kopf, hä? Warum bist du ja nicht im Reich geblieben, aber? Nee, da herkommen und uns Frechheiten machen, nicht? Das haben wir gern. Meine Freundin, halt ich bloß gelesen, ich komme mir mal da nur noch. Gib mir die Öffner. Ja. Darfst nicht so frech sein zu dem Mann da unten. Also schmeckt gut. Der tut ja auch nur sehr Pflicht. Ah, ja, ich fahre ja nichts mehr. Ja. Er strahlt holle, wie er ist. Ja. Die Kamera nur so einer oder ohnehin. Was war denn das? Waren das überirdische Wesen? Oh, Schatz. Mein lieber Mann. Oh, ja, ja. Da muss ja aufpassen, Ernst. Die Düsejäger sind von rechts kommen. Und wer von rechts kommt, der hat die Vorfahrt. Und das kommt nur davon, wenn man am Steier Bier trinkt. Also Menschen, die wären nicht in Luft rumgeflogen, waren nicht, weil ich Kaffee getrunken hätte. Hat ja Sklara gar nicht gemeint. Der versteht mich schon. Der weiß schon, was ich meine. Der will mich nur nicht verstehen. Verstehst du? Ah ja. Ich hab's ja gleich gesagt. Mal, wenn es dir nicht passt, kannst du dir aussteigen. Da drüben ist die Dia. Wie soll ich dann da jetzt hinaus, ach, dummes Geschwätz? Wo ist denn Mare, bitte? Wo sind wir denn eigentlich? Oh, ja, da steht er ja. Mhm. Mir ist ja so raulich. Ich weiß auch nicht. Ja, dann trinke mal in einer und wär's schon besser. Und flieh du nicht so schnell. Wo wir sind? Jo, ist gut, ich weiß. Wo dann? Ich war im Nordsaarland. Woran merkst du das? Ah ja, und deine Diese, ich habe uns beinahe nicht geflohen sind. Ach so. Geht's ja jetzt besser? Ja, es geht. Na ja, ja, dann geht's ja. Ja. Jona 1, bitte kommen. Da sind wir. Skepsen, nur geschwärzt. Oh, nichts Besonderes. Nur drei kleine, unwichtige Dinge. Sie sind soeben um ein Haar einem Zusammenprall mit drei Düsenjägern des westlichen Verteidigungsbündnisses entgangen. Das wäre das Erste. Und das Zweite? Machen Sie sich bereit zur Landung. Gebongt. Auf geht's. Und das Dritte? Ich soll ihn von Ihrer Frau ausrichten, Ihr Sohn Max. Mark. Mark, nicht Max. Er hätte in der Mathematikarbeit eine 5. Dann sagen Sie mir, käme gleich nur noch, dann sitzt's was. Sind wir da? Na, einmal sind wir da. Wo? Da. Hallo, Roger. Probeflug gut überstanden. Alle Mann an Bord gesund. Stellen das Bier kalt, wir kommen gleich. Hast du prima gemacht, Ernst, prima. Ja, jetzt wäre ja alles in der Reihe, wenn nur nicht die 5 vom Mark wäre. Eins muss man da doch lassen. Rakete steuern kannst du. Ja, das kann er. Das Personal der Bodenstation beglückwünscht euch zu eurem gelungenen Probeflug. Der Sekt ist kaltgestellt. Und das Bier? Das auch. Und noch eine freudige Überraschung habe ich. Der saarländische Ministerpräsident und der Bürgermeister von Spiesen-Elversberg haben euch ein Glückwunschtelegramm übermittelt. Roger. Na, gleich kommen wir. Wir müssen nur noch ein bisschen aufräumen, aber es kann nicht auch lang dauern. Wir warten. Roger. Als nächstes Mal müssen wir unbedingt Kaffeefilter mitnehmen. Hm, dann wird's ernst. Mhm. Ach, das glaubst du aber. In einer Woche ist es soweit, dann gehst du ja ins All. Ach, Scheiße. Was? Ach, bin ich ein Depp. Ist was ernst? Was ernst ist ernst? Ah ja, und ob. Was dann? Was? Ach, ich hab doch vergessen, im Bäckerhain zu winken. Er ist mit seiner Frau und seinem Bus an den Bootsalzsee gefahren, um uns zu sehen. Nicht? Mit dem Badehandtuch wollte sie uns winken. Nicht? Und ich, Depp, denke da nicht dran. Naja, das nächste Mal wissen wir's, ne? Bravo, bravo, Papa. Brauchst gar nicht so zu machen. Kriegst du jetzt auch so Spitzohr wie der Anatol im Fernsehen? Raumschiff Enterprise. Spitze Ohren nicht, aber so Hals. Hat er doch gesagt, lern was. Nicht? Von nix kommt nix. Wann du nicht gesetzt wärst, ne? Ab, runter von der Realschule. Dann geh ich schaffen. Hat noch hin was geschaut. Guck mal, Marc, dein Papa ist jetzt Astronaut. Und dafür muss man auch Mathematik kennen, gell, Ernst? Ja. Und wenn du das immer wirren willst, was dein Vater ist, dann musst du auch lehren. Wir meinen es doch nur gut mit dir. Eben. Jetzt sitz dich mal auf der Hosebottom und schaff etwas. Jetzt mach endlich mal das, was deine Mutter sagt. Und jetzt sei ruhig. Ich hab doch gar nichts gesagt. Trotzdem her, was deine Mutter sagt. Gleich kommt nämlich der Papa im Radio. Das geht ja gar nicht, der sitzt ja da. Da kann er doch nicht im Radio stehen. War doch gestern nur die Landung. Ja. Das haben die aufgenommen mit so einem ganz großen Tonbandgerät, das du mir jetzt abspielst. Und jetzt sei endlich ruhig. Saarländer im Weltall. So konnte man es heute in der Zeitung lesen. Gemeint waren Ernst Backes, Alois und Clara Neurohr. Jeder kennt diese Namen und jedem sind sie vertraut. Es sind die ersten saarländischen Astronauten. Gestern starteten und landeten sie in Ensheim, in Cap Ensheim, wie der saarländische Flughafen neuerdings heißt, oder ganz genau im Raumfahrtzentrum Cap Ensign, so die offizielle Bezeichnung. Der Start verlief ausgezeichnet, der Flug auch. Wobei man allerdings einräumen muss, dass es beinahe einen Zusammenstoß mit einem Düsenjägergeschwader der amerikanischen Luftwaffe gab. Ein entsprechender Protest des Saarbrücker Amerika-Hauses wurde übrigens in der Zwischenzeit von der Saarbrücker Staatskanzlei mit dem Hinweis auf die krisenhafte Lage der saarländischen Stahlindustrie abgewiesen. Und auch die Landung verlief wie geplant. Im Studio nun der Leiter der Raumfahrtexpedition, Ernst Backes aus Elversberg. Herr Backes, der Probeflug verlief gestern ausgezeichnet und Sie werden sicher aus den Erfahrungen einiges gelernt haben. Olmo. Nun, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Ich meine, waren es eher technische Dinge? Nö. Oder ich meine, das Zusammensein, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, in der Rakete? Jo. Sehr interessant. Wir dürfen jedenfalls auf Ihren Start in den Weltraum gespannt sein. Nächste Woche ist es soweit und ich wünsche Ihnen Hals- und Beinbruch. Vielen Dank, Herr Backes, für die erschöpfenden Auskünfte. Ach, das war wunderbar. Hanna, auch nichts vergessen. Personalausweis, Geld. Das brauchen wir alles nicht. Sag das nicht, ich habe mal einen Kriegskamerad gehabt. Willst du wirklich nicht mit nur Ensign fahren? Nee, ich gucke mir's lieber im Fernsehen an. Ja. Da habe ich keine so Angst. Ich weiß, wie die Marsmen ja aussehen. Personalausweis muss man immer dabei haben. Die sehen aus wie Ameisen. Woher willst du dann das wissen? Das habe ich im Heftchen gesehen. Also. Und du hättest auch recht, der Aufgaben machen. Die hätte ich einen Fünfer schreiben. Haben wir alles. Ach, die Grubelampe, die hätte ich ja beinahe vergessen. Für was braucht ihr da eine Grubelampe? Wenn wir überirdische Wesen treffen. Dann müssen wir doch ein Präsent überreichen aus dem Saarland. Die grüne Wappenteller und eine Grubelampe. Ja, das gehört sich so. Und ich muss mit Marx bleiben. Der arme Bub. Wenn euch etwas passiert. Ach, uns passiert doch nichts. Wir passen auf ihn auf. Sind schon mehr Läden in den Weltraum geflogen und ist doch auch nichts passiert. Ach, ach alle gar sind sie wieder zurückgekommen. Aber die waren ja aus Amerika. Schicken euch jetzt weg, ne? Ja, bringst du mal was mit? Jo, Buhl. So, aber jetzt geht's dann los. Ab, der Ensign. Das jetzt im Fernsehen an. Das ganze Schule hat freigekriegt. Alles sind nur Ensign, nur ich nicht. Das steht doch nicht gesehen, wo so viele Leute dort sind. Das sieht man ja im Fernsehen mehr. Gell, Mama, die kommen auch wieder zurück. Jo, Marc. Jetzt geh und machen wir das Fernsehen an. Ja. Geh mal ein bisschen rüber. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie zu Hause etwas sehen können. Wir stehen hier dicht gedrängt auf der Pressetribüne. Ach, guck mal, neben was uns die sind. Kamerateams aus fast allen europäischen Ländern. Tausende von so Menschen, Luftschlangen, ein Heidenlärm. Und nun stimmt der Gesangverein Liederkranz aus Elversberg, dem Heimatort des Leiters der Expedition, ein Ständchen. Also aber nein, es tritt noch eine Verzögerung ein. Ach du lieber in Gott, der Rakete scheint es noch Probleme zu geben. Oh, das ist Schlimmes. Na, keine Ruhe. Das wird sich schon klären. Ich hab's doch gleich gesagt. Das ist doch irgendwo. Sam, Roger Bescheid. Also, ich weiß ja auch nicht. Irgendwo muss es doch sein. Leone 1 ruft Roger. Leone 1 ruft Roger. Hier, Funkleitstelle Cap Ensign. Bitte kommen. Problem an Bord können nicht starten. Bitte in knappen Worten Problem schildern. Wir haben die Karte vergessen. Wir haben die Karte nicht kennen. Bitte nur einer reden. Ei, Herr Roger, der hat das einer gesagt. Einer und nicht eh nie, ist das klar? Ah, ich habe nur gemeint. Ach so, zu Männern haben wir jetzt gar keine Zeit. Ich mache das. Ich hoffe, dann mach's auch. Wir haben unser Kartenspiel vergessen. Ich glaube, ich höre nicht recht. Das ist doch... Deshalb können wir nicht starten. Ich halte das nicht aus. Ich habe ja gleich gesagt. Saarländer. Ach, da ist es ja. Wo? doch in der Sammeltasse. Ach, ich habe schon gleich gewusst, dass der Haus verliert nichts. Hallo, Roger. Wir sind jetzt also gewissermaßen startbereit. Hammer, lieber Alvis, du schwätzt ja schon wie ein richtiger Funker. Kannst du dich noch an der Henne sein? Der, wo bei dir im Gesangverein war. Jo, der war Funker gewesen. Ja. Im Griech, jo. Ja. Apropos Gesangverein, die wollte doch ständig... Erinnere mich mal ans Fenster. Oh, jetzt sind sie fertig. Oh, das hört man doch bei uns in der AG, das ist doch alles schalldicht abgeschlossen. Schade. Alles nur wie dem Bete-Karte-Spiel. Na ja, kannst du ja winken. Aber mach Fenster nicht auf, wenn ich dem Druck ausgleiche. Wie, was? Muss ich ein bisschen lauter schwätzen? Soll ich nicht das Fenster aufmachen, sonst zieht's? Ja, ich hab ja die Grubelampe mitgeholt. Er hört nämlich so gut, wenn so viel Krach drumherum ist. Oh. Also, Herr Roger, hören Sie mal. Könnt ihr den Krach nicht ein bisschen leiser machen? Tut mir leid, wenn ich Sie da enttäuschen muss. Es wird gleich noch etwas lauter werden. Schnallen Sie sich bitte an. Wo dann? Komm, Alvis, es geht los. Also. Die haben bestimmt Mussi denn gesungen. Los, sitzt gleich auf die Sitze. Ach, das soll ich ja fragen. Ja, die sind vom Oscar aus einem alten VW. Die haben das Vaterdell nicht abmontiert, mit dem Wilde Schleifhex nicht. Und habe ich so ein Silo dran geschwärzt. Und Sicherheitsgott habe ich keine gerade dran lassen. Lion, ihr Mann, bitte Trinkwerk einschalten. Schon passiert. Ach, ist das laut. Also, doch, die Watt in die Ohren. Das ist ja wie Selmholz, wie wir nach Mallorca geflohen sind. Das war auch von Ensheim aus. Ha, da hinten. Kann mir Atemare bitte dabei? Ach, jo, C-Kast Bier. Wenn es mir nämlich schlecht wird. Ah, guck mal da unten. Himmel, oh Mensch. Lion, ihr One. Countdown beginnt gleich. Machen doch was da wollen da unten. Wir starten gleich. Fertig ab. Erteile Startgenehmigung. Countdown läuft. 10, 9, Jetzt ist er nicht mehr. Jawohl, die Rakete ist gestartet. Die Leute jubeln. Und schon ist sie in den Wolken verschwunden. Ein historisches Datum, ein denkwürdiger Tag, jawohl. Und damit gebe ich zurück ins Funkhaus. Die Daten bitte. Innentemperatur 21 Grad. Roger. Mannschaft gesund und munter. Roger. Flasche Bier ausreichend. Was soll denn das schon wieder? So, jetzt wird meine Haare drauf gemacht. Aber nur ein Schlickchen. Das glaubst du aber. Bierflasche her, so jung kommen wir nicht zusammen. Das glaubst du aber. Mensch, man hätte so eine 25 Öffner mitholen, bis die mal so voll sind. Bis die mal auf sind. Hier. Oh, das schmeckt doch nicht Beste. So, so ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Aber bald ist wieder Aschermittwoch. Ich fand das mit dem Heideröslein. Lion, ihr One! Hey, Roger, wir fliehen! Ein alter Traum der Menschheit wird wahr, der Mensch überwindet die Schwerkraft. Fliegt es ernst, jetzt bin ich doch froh, dass wir mit ja. So ganz allein in so einer Rakete, das ist ja auch nichts. Wie Daedalus und Icarus, da treiben wir dahin auf den Schwingen der Technik. Losgelöst von Raum und Zeit. Ich glaube, ich koche mal Test den Kaffee. Neue Gefilde entgegen. Ach, die denke ich jetzt gerne essen. Was? Ein Gefilde. Lion, ihr One, bewahren Sie bitte Disziplin an Bord. Heute an Bord, morgen geht's fort. Schiff auf hoher See, brauche jetzt unbedingt Flughöhe und Geschwindigkeit. Roger! Lass mich mal mit dem Roger schwätzen. Ich kann das auch. Na ja, mir soll's nicht. Ja, verwasst er nicht. Hallo? Sie, Herr Roger, hier spricht die Frau Neurohr. Weil die Männer einen im Tee haben, möchte ausnahmsweise ich einmal mit Ihnen schwätzen. Das kann ja heiter werden. Von welchen angeheitert? Die sind voll. Knüppelgranate angeheitert. Arisch. Wie bitte? Arisch hoch sind mir. Wie? Arisch hoch, bitte. Ganz hoch. Man sieht nichts mehr. Schon über den Wolken. Und wir fliegen immer höher. Rocker. Das heißt nicht Rocker, es heißt Roger. Lass mich nur machen, ich mach das schon richtig. Dann werde ich mich wohl auf die Instrumente der Bodenstation verlassen müssen. Ah, mach doch, was du willst, Roger. Nicht? Muss ich mal sagen, wie viele Sachen wir drauf haben. Was für Sachen? Wie schnell wir sind. So. Danke, Lionier One. Ich weiß schon. Arisch. Siehst du, sie erwähnt es schon, ja. Danke mich für Ihre... Für die überaus präzisen Angaben. Bitteschön. Sie sind die ideale Weltraummannschaft. Und wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, schlafen Sie zuerst einmal Ihren Rausch aus. Rutscher. Jetzt ist er wieder bis. Das war mir Besuch, ey. Auf dem Spiel sein Kerb, da war ich Besuch. Aber jetzt nicht ein wenig Sterngranate, nicht ein, das glaubst du auch. Aber so etwas muss man doch feiern. Einfach kommt an unser einer schon mal in die Welt raus. Ja. Ich glaube, ich koche jetzt mal eine Tasse Kaffee. Und ich gehe mal sehr aufs Klo. So, ich mache mal. Geh mich hier, nicht? Lauft doch alles automatisch. Während die saarländische Crew ihren Geschäften nachgeht und ihr Raumschiff Leona 1 seine Bahn zieht, herrscht in der Bodenstation in Ensheim ein reges Treiben. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, ich kann nicht mehr. Sind die wirklich so oder stellen sich nur so dumm? Dass ausgerechnet mir das passieren muss. Jetzt fliegen sie dahin. Hinweg. Fort ins Weltall. Und wir hier unten haben nichts als Schwierigkeiten. Ich hätte sie auf den Mond schießen sollen. Ein für alle Mal. Das ist es jetzt zu spät. Saarländer im Weltall. Ich möchte bloß wissen, wer auf die Schnapsidee gekommen ist. In Leona 1 ist inzwischen Ruhe eingetreten. Leise zieht das Raumschiff seine Bahn. Alois Neurohr sitzt noch immer auf dem Klo und Ernst Backes schläft den Schlaf der Gerechten. Derweil hält Clara Neurohr den Funkverkehr aufrecht. Mensch, bist du bald fertig, Alvis? Ja, ich komme gleich. Also, nee. Was Mensch ist dann, was der Roger da unten gesagt hat? Was? Mir hätte die Schallmauer durchbrochen. Oh, dem soll ich aber mal etwas erzählt haben. Mir machen nichts kaputt. Mir nicht. Wenn ich nicht gewesen wäre, gänge die jetzt nicht im Weltall rumfliegen. Ich habe dem von der Zeitung gesagt, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre nix. Mit meinem Silo fliegen die jetzt da rum. Ich hans nicht gern. Im Motor haben sie rin gemacht und dann ab mit meinem Silo. Ich habe es dem von der Zeitung gesagt. Tja, Frau Backes, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Ihr Mann im Weltall und die Eltern ebenfalls im Weltall und Sie zusammen mit Ihrem Sohn hier in Elversberg. Ja, was soll das für ein Gefühl sein? Hoffentlich kommen sie noch einmal. Wenn sie wenigstens schreiben, Kinder. Tja, und du, Marc, du bist wohl ziemlich stolz auf deinen Papi, ja, was? Ja, ich kenn arme Astronaut. Tja, meine Damen und Herren, das war unser kleiner Stimmungsbericht aus dem Hause Backes. Geglückter Weltraumstart in Cap Ensheim. Mannschaft wohlauf, ein Beitrag zur Imagepflege des Saarlandes. NATO und Warschauer Pakt besorgt über die ehrgeizigen Weltraumpläne der Saarländer? Fragezeichen. Ob man wenigstens die Zeitung bekennt, man weiß ja gar nicht, was auf der Welt los ist. Drei Tage kann allerhand passieren. Ich weiß noch genau, 1943, da war das Armo in Russland, Mittelabschnitt. Ach, das wissen wir doch, das hast du schon zweimal erzählt. Dreimal, allein halt. Ich sah'n ja nur. Also wenn man wenigstens die Todesanzeichen kriegen täte, damit man weiß, wer gestorben ist. Und der Sport, ich weiß noch nicht mal, wie Elversberg gespielt hat. Und das Feuilleton. Zeitung wäre mal lieber. Kommst du mit deinen Knöpfchen klar? Warum soll ich mit denen nicht zurechtkommen? Wenn ja nur. Hat du Mensch auch nur, weil der Konrektor war, wär schon schlauer wie die anderen. Ach, jetzt sind doch mal ruhig. Ja, von nix keine Ahnung, aber immer groß, ich glaub, nicht? Ich hab's ja gleich gewusst. Ich war hier von Anfang an nicht Fan genug als Schwiegersohn, ne? Aber jetzt. Ja. Muss es dann ausgerechnet hin? Hast du damals gesagt? Ach, das war doch was ganz anderes. Lass mich immer ausschwätzen. Weiß genau, das Anime hat man es ja erzählt, nicht? Zuerst Schelle und dann mitfliegen wollen ins All. Ja, das haben wir gehört. Aber ne? Ernst? Davor bin ich gut. Nicht? Ich soll die Leona steuern und ihr nicht nichts wie dumm geschwätzt den ganzen Tag. Soll ich euch ein Tässchen Kaffee kochen? Damals im Krieg und du mit dem... Was? Da war die Strafe Gottes. Auweia. Da ist etwas kaputt. Die Rakete, die schlenkert ja hin und her. Sind wir jetzt schwerelos? Das müssen wir unbedingt machen. Stürzen wir jetzt ach, da ab? Quatsch, im Weltraum stürzt man nicht ab. Da bin ich ja beruhigt. Gefloss! Gefloss ist kaputt, das Ding. Was? Mit dem, wo du lenkst. Ja, du Mensch, sei der Ruder. Es ist abgerissen, es hängt nur noch am Zippelchen. Also, du hilft nichts, das müssen wir reparieren, sonst können wir ja nicht mehr lenken. Wie willst du dann das reparieren? Das ist doch aus. Dann steh ich halt aus. Aber das geht doch gar nicht. Dann fliegst du doch weg. Ich ohne wegfliehe. Bin nämlich fest, mit einem Strick dahin. Und der Alvis, weißt du, halt mich fest. Oh je, das ist aber gefährlich. Ja, es bleibt uns aber doch nichts anderes übrig. Der Ernst hat schon recht, Clara. Ja, Alvis, halt mich fest und... Und du, Clara, ja. Du haltest das Lenkrad fest. Alles klar. Ja, dann. Wir brauchen dich jetzt, Clara. Ne? Ja. Das Alarmstufe 1. Hier, was der Ernst hat. Ja. So. Und jetzt wird die Mutter ausgemacht. Das ist ja direkt unheimlich. So ruhig ist das. Du haltest Lenkrad fest. Muss nur aufpassen, dass es nicht schlenkert. Ne? Ja. Und du, Alvis, ruf mal den Roger an. Jo. Leone 1 an Kap Ensheim, dringend. Leone 1 an Kap... Hier, Kap Ensheim, bitte kommen. Alarmstufe 1, Alarmstufe 1. Ist das Bier ausgegangen? Schlimmer. Noch schlimmer, das gibt's ja gar nicht. Alarmstufe 1, Alarmstufe 1. Dann reden Sie doch. Lass mich mal. Hör mal zu, Meister. Nichts Schlimmes, haben wir gleich wieder. Leone 1, schildern Sie mir den Vorgang genau. Was ist geschehen? Die Lenkung klappt nämlich... Leone 1, bitte warten. Computer errechnet Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls eines Meteoriten. Was ist? Roger, rechnet doch. Bin ich aber immer gespannt. Leoneer One. Und? Sie können davon ausgehen, dass ein Meteorit gegen Ihr Raumschiff geflogen ist. Sind das überirdische Wesen? Nein, Frau Neuroa. Das sind frei herumfliegende Gesteinsbrocken. Ah. Die heißen Meteoriten. Der gesamte Weltraum ist voll davon. Sah nur! Der kann uns viel erzählen. Diesmal muss ich ihm wirklich recht geben, dem Herr Roger. Ist Ihr Raumschiff stark beschädigt? Ach, es geht. Schon ein Stückchen Schieß drauf. Das fand ich ja dabei. Gutes von der Crew. Ne? Das hat da im Streber rumgelegt. Das habe ich damals mitgeholt, damit es aus der Fies war. Und jetzt sind wir froh, dass wir es dabei haben, gell, Alvis? Ach, Schießdroht kann man immer gebrauchen. Ja. Und damit knippe ich dann das Ruder wieder dran. Sonst ist bei uns alles... Roger! Ja, genau. Melden Sie sich wieder, wenn Sie die Störung behoben haben. Klar, machen wir. Ernst, Mensch, du nicht. Du tust das alles ein bisschen leicht nehmen. Wo sind wir dann? Im All. Eben. Wenn es nicht passt, rufst du in die Geschwächstadt an. Die kommen dann, machen das bisschen. Ja, schon, aber da muss ich nicht gleich. Aber helf mir lieber mal in den Tauchanzug drinnen. Oh, sag mal, du willst doch nicht ins Wasser gehen. Doch, ich geh jetzt schwimmen. Oh, ne, warum dann an? Ich hab jetzt Lust drauf. Ne? Doch, wer hat das gemacht? Das ist doch, weil der Ernst hinausgeht, weil es draußen so kalt ist. Ach, minus 173 Grad Celsius. Oh, gut, dass du die langen Unterbuchs angezogen hast und die schöne dicke Socke. Ach, der Anzug, der halt warm. Ne? Den hab ich am Postalsee, hab ich den einmal an. Ach so. Du, was Menschen, was der kostet, ne? Menschen. Och, keine Ahnung, 50 Mark vielleicht. 50 Mark? 370 Mark. Oh, nee. 370 Mark. Ach gut, das ist Annemie, ich darf es ja gar nicht wissen. Aber halt warm, nicht? Das ist doch die Hauptsache. Ja. Kann doch auch nichts passieren, wenn du rausgehst. Wir sind ja schließlich im Weltall. Nee, Clara, da passiert schon nichts. Ich halte nicht auf echt. Ach so. Unser Ernst. Ach, auf Emo bin ich euer Ernst. Sollte recht sein, nicht? Aber vor der Hochzeit war ich Hennessy, nicht? Och, jetzt hörst du. Kinder muss sehen, wie euer Hennessy das macht. Du, Aldis, du huckst dich da hin, halt mich aber nicht fest, nicht? Das machen wir anders. Das machen wir wie die, wie dann? Wie die Amis. Wirst du, denn hier Astronauten, nicht? Draußen habe ich Hoge festgeschwäst. Ja. Und an mein Gärtel kommen die Kette da, ne? Die mit den Karabinerhaken. Ja. Und die mache ich da dran. Einmal, verstehe ich, nicht? Ja. Kapiert? Ja, das leicht mal in. So, ich geh jetzt hinaus. Oh je. Mach's Finster wieder zu, sonst gibt's doch kalt da drin. Mein Schwiegersohn, ein Held der Lüfte. Ja. Ein Mann, der sein Leben aufs Spiel setzt für seine Schwiegereltern, für den Fortschritt der Technik. Ach, wenn er zurückkommt, kriegt er auch ein Tässchen Kaffee. Ich geh ihn schon mal das Wasser aufstellen. Oh, hol ihm lieber eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Na ja, ausnahmsweise. Clara, ja. Wer hätte das gedenkt, dass wir zwei das nur erleben dürfen? Ja. Zusammen mit unserem Ernst, mit unserem Schwiegersohn im Weltall. Das ist doch etwas, oder? Oh, in Tirol war es aber auch schön. Man's nur im Bus nicht so gezogen. Aber das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Tirol. Ach, was war denn das? Das ist unser Ernst. Er glaubt das Ruder fest. Oh, der soll sich ja dummeln, und spielt er kalt. Guck doch mal hinaus, wie weit er ist. Da ist er ja am Fenster. Auf. Sammer, höre ihr mich nicht? Ich kloppe doch die ganze Zeit. Warum machen die nicht auf? Ich hätte mir ja verfrieren da draus. Ah ja. Ah, wir haben gemeint, du tätst Hämmerer draus. Ich hab doch gesagt, dass ich das mit Schießtrott mache, oder? Jo, das hat er gesagt, Clara. Na ja, aber mir wusste ja nicht, dass du da, dass du das... Gib mir mal ein Fläschchen Bier her, Clara. Und du, alles helfen wir mal aus dem Ansuch. Du siehst aus wie ein richtiger Weltraumfahrer. Ach, ist doch einer, und mir doch auch. Ach, ich kann mich einfach da dran nicht gewöhnen. Ach, was für ein Glück. Dass doch nichts passiert ist. Das kann man wohl sagen. Lionel One, bitte kommen. Hier, Leone 1, was gibt's denn, Meister? Lass mich das ernst. Ich bin der Funker. Hier, Leone 1, was gibt es, Meister? Hallo, Lionel One. Hier ist nicht der Lionel One, hier ist Leone 1, verdammt noch einmal. Dass der das aber auch nie kapiert. Lassen Sie bitte Ihre Albernheiten. Aber er reißt mal, aber. Lass mich immer nur nachkommen. Lass nicht doch. Lieber Herr Backes, danken Sie Gott, dass ich Ihnen Ihren mehrwöchigen Aufenthalt im Weltraum zugutehalte. Schwätz nicht um der Herr Sobreiraum, was gibt's dann? Ihre Frau lässt Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn in der englischen Arbeit eine 4- geschrieben hat. Ach, sagen Sie mir, Sie soll das schon mal auf der Maybach anmelden. Noch ein So-Note und der geht runter von der Realschule. Ich mach doch den Firlefanz, sondern mir mehr zuerst 5 in Mathematik, jetzt 4 minus in Englisch. Dann geht er eben schaffen wie sein Vater auch. Aber nee, es hat mir mis auf die Realschule schicken, nicht? Wollt ihr schon immer was Besseres sehen, euer Anime. Aber im Mark soll es später mal alle Chancen offenstehen. Hallo, Roger! Ja? Sagen Sie meiner Frau, sie soll im Lehrer sein, er soll im Mike ruhig mal so ein bisschen die hintere Schwarte, ne? Hat noch keiner was geschaut. Eins drauf. Der Bub ist aber nicht dumm, der ist noch faul. Stinkfaul. Das wird aber auch viel verlangt heutzutage. Ich werde es mitteilen, Roger. Uns Anime soll nicht vergessen, am Samstag die Straße zu kehren. Und wenn der Oswald anruft, der ist in Österreich in Kur, dann soll sagen, ich werde da. Wo bitte? Aido! Ach so. Und wo ist bitte Aido? Ja, Ihre Positionsangabe bitte. Ach so. Ja. Also im Moment gewissermaßen, ich bin, jetzt sagen wir mal angenommen. Lass doch mich mal. Ja, wann sind das? Hallo Roger, wir nähern uns dem... Dem Sultan. Ach Quatsch, aber so ähnlich. Saturn, Herr Schullehrer. Was soll denn das schon wieder? Ach, du dich noch über mich lustig. Sag mal, du bist doch so halber Akademiker. Ja, also gewissermaßen. Die können mir all gestohlen bleiben. Wie bitte? Halt dich doch nur raus, mit dir schwätzt überhaupt keiner. Also in meiner Verwandtschaft, da haben wir sogar einen Professor. Und das ist ein ganzer Akademiker, gell, Alvis? Ja. Ja, das ist ein Cousin von meinem Schwager. Oh, ich kenne zwar nicht persönlich, gell, aber meine Schwester ist Mechthild, das kennst du auch. Ist das mit dem Maurerpulli aus Kaltangisch geheiratet? Nee, das ist doch das Elsbeth. Es so. Mechthild, das wo in Körbrich neu gebaut hat. Das wo mit dem Steier verheiratet war. Das hat doch schon zwei verheiratete Töchter. Jo, und das Älteste, das ist es Claudia. Das ist mit unserem Annemarie zusammen in die Schulgang Selemols, wie sie noch auf dem Elmersperr gewohnt hat. Hier am Sportplatz. So, oh, hier am Auf mit einem Elmersperr, Sportplatz. Jedenfalls haben die dort gewohnt. Hm. Beim Mechthild seine Schwiegereltern. Jo. Ich halt das nicht mehr aus. Ich will eine Positionsangabe und stattdessen muss ich mir dieses Gewäsch anhören. Halt der Randgrüne! Ah, und dann ist Monika, seine Anna-Tochter, die ist 2 Jahre jünger. Aber her dann, wo ist dann die 2 Jahre jünger? Warte mal, es Claudia ist jetzt 34 war. Und im August, da wäre es 2 Jahre, wo ich auf Monika sein Geburtstag war, wo sie Leberknepp gegeben hat. Ach, das werde ich noch die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. So schwer haben wir die im Magen gelegt. Das ist doch zum Mäusemelken. Aber in demselben Jahr, da ist es Claudia 33 geworden. Aber war doch noch dort. Sein Claudia? Allemal, im Dezember war es, am Adventssonntag. Och, es war doch noch so arisch kalt. Weißt du das nicht mehr? Ich hatte doch noch den dünnen Herbstmantel an. Nee, das war doch ein Jahr früher, die wir nach Spanien geflohen sind. Bitte. Nee, das werfst du doch alles durcheinander. In Spanien waren wir doch, wie du in Pension kamst. Ja, das stimmt. Eben. In dem Jahr ist Elberspech aufgestiegen. Das kann doch nicht sein. Ich will mich ja nicht in die überaus wichtige Diskussion einmischen. Es geht mich überhaupt nichts an. Wegen mir können Sie auch im Weltraum Ihre saarländischen Gepflogenheiten pflegen. Aber apropos Gepflogenheiten, da hinten kommt etwas geflogen. Was? Da hinten? Wo? Echt so. Hallo, Roger. Was gibt's? Doch nicht etwa die korrekte Positionsangabe. UFOs in Sicht. Was soll denn das sein? Ein UFO, ein unbekanntes Flugobjekt. Oh, das sieht aber aus wie ein Weljaholz. Jo. Wie bitte? Das kommt immer näher. Wirklich? Langsam, aber es kommt. Wirklich, wie Weljaholz. Reden Sie bitte Deutsch mit mir. Jetzt sag nur, du darfst nicht wissen, was Weljaholz ist. Lionel One, bitte Beschreibung von dem... Weljaholz! Ja, erklär's ihm doch. Hör mal zu, Meister. Auf uns kommt der UFO zu und der sieht aus... Das sieht aus. UFO ist Neutrum. Das unbekannte Flugobjekt und nicht der. Sei mal ruhig, Schullehrer. Weiß der nicht, was ein Weljaholz ist? Roger, hör mal zu. Bitte Beschreibung. Du hast doch bestimmt schon mal von so einem Witzblatt, hast du bestimmt schon mal gesehen, so ein Illustrierte, ne? Wo so ein Mann in die aus der Wirtschaft kommt und ist besufft und hinhalt dir, ne? So, was ist mit dem Tier? Kennt ihr, sondern dir. Tür. Das kommt auf Sie zu? Nee, Weljaholz, großes also. UFO, wo so aussieht wie eins. Eins? Was ist denn das schon wieder? Ein Eins? Sag mal, ist der so blöd oder macht der nur so? Lass mich mal, Ernst. Hallo, Roger? Lionel One, ich höre. Also das ist so, das unbekannte Flugobjekt gewissermaßen, das da wo auf uns zukommt, das sieht so aus wie ein ganz großes Nudelholz, eine zylindrische Walze mit einer metallischen Außenhülle und zwei Griffen dran. Verstanden. Mein lieber Mann, du bist ja batschen ausgeschwitzt, das kommt davon, wenn man so viel Hochdeutsch schwitzt, ne? Lionel One, unternehmen Sie keine gefährliche Maßnahmen. Ach, das tun mir schon der Häcksel. Der kommt ja immer näher, der UFO. Das UFO Neutrum. Wirklich? Jesus, nee. Ich hänge weißes Betttuch raus. Dann wissen die, dass mir friedliche Absicht haben. Hol aber ein frisches. Das zeige ich nämlich international. So, das hätten wir gleich. Huh, ist das kalt. Wo hättest du dir so einen Schal anziehen? Du weißt doch, wie empfindlich du bist. Dabei bin ich immer gespannt. Nachher kriegst du noch ein zu. Am besten ich klemme das Tuch in. So, das hätten wir. Die kommen immer näher. Vielleicht ist das die E.T. Ach, woher dann? Das war doch nur im Film. Ja, und wenn die uns was antun? Ach, genau, sag ich mal. Ich gucke mal, ob ich mit einer Schwitze kann. Jo. Ich glaube, das sind sie. Die Schwätze aber komisch. Hallo, Lione 1 aus dem Saarland ist da. Wer sind ihr dann? Lione 1. Oleg, die haben uns gehört. Versuch's nochmal. Pass aber auf, dass du nicht den Polizeifunk drin kriegst. Das ist nämlich verboten und ich als pensionierter Beamter... Ruhig! Ich... Lione 1, Saar... Es ist Saarland, du verstehst, Welt, Deutschland, Westen, nix Ostzone. Saarland, Honecker, Nicole, Ludwigsgeist, Saarschleife, Postalsee, Leona. Wellen, Saarland. Saarlandwelle, Saarlandwelle, Kanal 28. Wie wird denn das? 35,5 Megahertz, richtig? Ich war verrückt, ich kenne die Saarlandwelle. Das Scheißding da funktioniert nicht. Ah, jetzt geht er. Hallo, Leona 1. Hallo! Unser Übersetzungscomputer macht manchmal Zicke. Die kennen ja saarländisch Schwätze. Ja, wie mir denn? Es handelt sich offensichtlich um intelligente Wesen. Wir kennen kein Saarländisch, das ist nur unsere Übersetzung. Scheiß Ding doch. Jetzt geht er wieder. Ich wiederhole, das ist nur unser Übersetzungscomputer. Chlor. Der Fortschritt der Technik. Ach, wann ich das im Pfarrgemeinderat erzähle, das glaubt mir doch niemand. Wir hören Saarlandwelle, Bunde, Funkminute, Peter Maronde, Eisbäcker. Ja. Jede Samstag schien Radio Kutzje und Mundart-Hörspiele aus dem Landtag. Aber ist ein Wechsel, aber was? Es Radio Kutzje, Platsch und Nickel, schön. Schöne Musik. Wir haben alle Radioprogramme gespeichert. Woher kommen da dann? Von der Vega. Woher? Von der Vega? Wir haben einmal Gasherd gehabt. Der hat auch so gehieß. Vega? Jo. Vega, das habe ich schon mal gehört. Ja. Invasion von der Vega. Oh, leck. Ist Ihnen nicht gut, Hollmannstedt? Ja, doch. Mir geht es gut. Was meinen Sie denn, Herr Kleemann, was ich soeben gehört habe? Was ganz Normales. Fremde Wesen. Soll ich vielleicht... Und die haben saarländisch gesprochen. Sie sind überarbeitet. Wenn ich vielleicht den Doktor hole, den... Oh nein, schon nichts Besonderes. Vega-Männchen, die saarländisch sprechen. Hier sprechen doch alle saarländisch. Im Saarland. Das Saarland ist nicht nur der Mittelpunkt der Welt. Das stimmt, das hatte Harisch geschrieben. Nein, auch der Mittelpunkt des Weltalls. Verdammt noch einmal! Lassen Sie mich hier rein! Meiner fliegt da auch im Weltraum rum, da wäre ich doch noch nicht... Guten Tag, Frau Backes. Wollt der mich nicht drin lassen, der Lackafter, der Blöde? Eine freudige Mitteilung machen, Frau Backes. Hä? Ihr Mann ist soeben mit fremden Wesen in Verbindung getreten. Hä? So fremd sind Sie natürlich auch wieder nicht. Sie sprechen immerhin saarländisch. Der hat sie nämlich alle, Frau Backes. Klaven Sie dem nix. Der ist sowieso nicht just. Also hören Sie mal zu. Ich will mit meinem Mann schwätzen. Verdammt. Ja, ja. Scheiße. Alle reden Saarland. Der Funkverkehr. Nur wir nicht. Wie aus dem Reich. Der ist unterbrochen, man hört nichts mehr. Zur gleichen Zeit in Leona 1. Hoffentlich sind sie friedlich. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir machen euch nichts. Wir sind zwar von der Vega, aber wir sind friedlich. Klar, ja, dann lad sie doch in. Wollen ja nicht vor ein Gläschen Bier rüberkommen? Da sahen wir nicht, nee. Aber nur, wenn ihr dann auch bei uns komme. Wir machen gerade einen Ausflug. Ach, Almo, du hast das mir jetzt nicht weh muss sein. Wenn ich das gewusst hätte, dass wir heute noch Besuch kriegen, da hätte ich doch aufgereimt. Also, nee. Gleich sind wir da. Ich sehe sie schon. Machen Eier dir auf. Wir kommen ganz dicht dran und dann lassen wir unser Verbindungstunnel raus. Dann kommen wir. Aufmachen. Die sehen ja aus wie hingelegt. Ja, aber nur der Kopf. Alter, das da glaubt mir sein Leben das niemand. Und der Körper, der ist wie bei den Menschen. Die sehen aber nicht bes aus. Seid gegrüßt, ihr fremden Wesen. Komm rin, guck dich hin, was drängst du dann? Schön han ihr's in eurem Leona. Also alles sehr hübsch gemacht. Oh, leck. Lauf wie ein Tippchen. So, komm, trink mal einer. So, das da ist es, Clara. Guten Tag, Herr. Guten Tag, Clara. Das ist der Alvis und ich bin der Ernst. Guten Tag, Alvis. Guten Tag, Ernst. Gluck, gluck, gluck. Schmeckt aber gut, Eierbier. Ich mache noch mehr Hose recht. Willst du nicht deinen guten Anzug anziehen, Alvis? Ach, du, wir bleiben so, wie wir sind. Drive, die warte schon auf euch. Kommen, River. Jetzt trinken wir sie erst ein Bier aus. Wir haben doch noch Zeit. Es Clara macht noch sein Hose recht, wär's doch die Weibsleid. Ja, die Weibsleid. So, fertig. So, wir können. Vergessen aber nicht, die Sicherung rauszudrehen. Blödsinn. Oh, Ach, ich bin ja ganz wurs. Wir sind ja im Weltall. Das habe ich ja ganz vergessen. Wie wir in Spanien waren, ist mir das nämlich auch so gegangen. Ich gehe also morgens aus dem Modell raus, denke nichts Böses und wollte doch beim Frieda mir die Gottesdienstordnung abholen. Nur weil Samstag war. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass wir in Spanien waren und nicht um Elmersberg. So geht das. Jetzt komm und schwätz doch nicht so. Ich wollte ja nur erklären, warum ich das mit der Sicherung gesagt habe. Weil ich nicht mehr gewisse, also gewiss habe ich schon, nicht? Ich habe nicht mehr dran gedacht. Wie ist Elmers in Spanien? Sei doch bitte ruhig, Clara, sonst auf geht's. Von mir aus kenne mir. Ja, müssen wir nicht noch im Roger Bescheid sagen. Dem Knallkopf. Ei, wer ist dann der Knallkopf? Ach, das ist der Anna da unten in Ensheim, mit dem haben wir Funkverkehr. Das ist bei uns anascht. Mir auf der Vega brauche kein Knallkopf mehr. Mir han Computer. Mir ach! Na, halt dich doch da raus. Ich wollte ja nur sagen, ach, dass... kommen wir gehen jetzt. Jetzt gehen wir. Regierung, dass Subventionen für den Arbeitssaarstall-Konzern zwar im Bereich des Möglichen liegen, aber nicht in jedem Fall wünschenswert seien. Cap Ensheim. Der Funkkontakt zu den ersten saarländischen Raumfahrern ist noch immer unterbrochen. Seit 8 Stunden ist auf der Bodenstation der saarländischen Raumfahrtzentrale kein Lebenszeichen mehr von dem saarländischen Raumschiff Liona 1 zu vernehmen. Dies geht aus einer Erklärung des Pressesprechers von Cap Ensheim hervor. Der Gesundheitszustand des Leiters der Technischen Kommunikationsstelle, Wernher von Hollmannstedt, sei inzwischen nicht mehr besorgniserregend, jedoch müsse er vorerst in psychiatrischer Behandlung bleiben. Seine Aufgaben nimmt vorerst sein Stellvertreter Johannes Kleemann wahr. St. Ingbert Schüren. Die Tarifverhandlungen in der Metallindustrie seien mittlerweile in eine kritische Phase getreten, erklärte in den gestrigen... Hallo, Liona 1. Hallo, Liona, bitte melden. Hallo, Ernst, ich bin's, der Kleemann Hennes. Der Hollmannstedt hat im Krankenhaus. Hallo, höre ich mich da nicht? Der hat durchgedreht. Hallo, ich mach jetzt das bisschen. Hallo, da verstehen ihr mich da nicht? Hallo. Wenn der Papa nicht mehr kommt. Sag doch das nicht. Was machen wir denn dann, Mama? Ich weiß ja auch nicht, mein Knechtchen. Der hat doch auch nichts wie Fetz im Kopf, dein Papa. Aber in der Zeitung hat auch gestanden... Ach, hör auf die Zeitung, was die alles schreiben. Stimmt das dann nicht, dass der Papa Held ist? Doch, schon. Und die Oma und der Opa. Oh, lieber wären wir ja in die Tätesse reinkommen. Die Zeitung. Dankeschön, ach. Liona Enz antwortet nicht. Kontakt zu den ersten saarländischen Weltraumfahrern abgebrochen. Krisensitzung im Landtag. Leiter der Bodenstation in psychiatrischer Behandlung. Ein Saarländer leitet nun das Unternehmen in Kap Ensheim. Johannes Kleemann aus Schiffweiler. Ein Porträt auf Seite 8. Ich versuche jo alles. Und die Losse kennt Pieps verlaute. Kein Mucks. Liona 1 antwortet nicht. Gibt kein Mucks. Gell, Sie versuchen es aber. Klar, das ist ja auch meine Aufgabe. Das wird gemacht. Und Sie sahen mal direkt beschädigt, wenn Sie was von denen da oben hören. Allemal. Dankeschön, ach. Nix zu danke, Ehrensache. Wiederhören. Alle dann, ich ruf direkt an, wenn ich was höre. Ja. Liona 1 antwortet nicht. Das sind denen ähnlich. Sie weh! fünf, vier, drei, zwei, eins und jetzt! Also eins muss ich euch sagen, euer Bier, einwandfrei. Also ich vertrage ja kein Glück. Aber ich, ihr Aldis. Und ihr auch, ja, das wird Sinn. Alle mal. Bitte! Ist das? Das da ist unser Chef. Jetzt bin doch einmal ruhig. Jetzt seid einmal ruhig, Clara. Ich hab doch gar nichts geschwätzt. Ruhig. Ich, Clara, ich kann für euch all schwätzen. Die Leute von Leona Enz sind arisch in Ordnung. Ja, das stimmt. Schön, dass na da waren. Ihr müsse noch einmal kommen. Wir kommen aber euch, ihr stand einmal besuchen, wann ihr mal bei uns waren. Danke. Für die Inladung. Und dann zeigen wir euch die deutsch-französische Garde. Und die Saatschleife. Ja. Am besten kommt dann unser Kerb. Ach, ja. Schade, dass wir schon gehen müssen. Jo, aber mal, wo ist die Nacht rum? Machen's gut, ihr drei. Klar. Klar, machen's gut. Verdammt noch einmal, jetzt melde euch doch. Hallo, Leona 1, bitte kommen. Leona 1, hallo, hallo. Ernst, was ist denn los? Hallo, hallo. Was ist denn los? Ernst, bist du's? Ich bin's, der Klimatennis aus Schiffweiler. Oh, wie geht's mir in der Ebe? Du lebst ja noch und mir hat schon gedenkt. Ach, ich auch denke. Wo ist denn der Analacker, der Roger? Na, den haben wir müssen ablesen, der hat durchgedreht. Ah, nur. Stell dir mal vor, was der gesagt hat. Ihr wäre mit eurem Raumschiff mit überirdischen Wesen zusammengetroffen und die hätte saarländisch geschwätzt. Dort dabei war der am Anfang ganz normal. Klar, er hat Hochdeutsch geschwätzt, aber... Aber der hat schon recht gehabt, der Roger. Und da haben wir ihn ein bisschen holen lassen. Jetzt ist er in Behandlung. Wenn wir auch noch überirdische Wesen getroffen hätten. Was? Wir haben überirdische Wesen getroffen. Sag das noch einmal. Wir haben überirdische Wesen getroffen. Weißt du, was ich am Anfang verstanden habe? Was? Ihr hättet überirdische Wesen getroffen. Aber das kann ich ja auch. Im Ernst? Ernst, bist du voll? Ach, wollen wir jetzt gefahren? Ich bin die Arme, Alter. Das merkt man. Dann schlaf dich mal aus. Und wenn du wach wirst, soll dir Sklavatest den Kaffee machen. Wir haben eine Invasion gehabt von den Vega. So gewissermaßen ganz friedlich. Prima Bier, Herald, die Saarlandel. Klar hat nichts getrunken. Wir haben so die Kerbin gelassen. Ja, ist schon gut. Schlafe hilft bestimmt. Die Langzeit im Weltall, das greift schon die Gesundheit an. Alles klar. Alles klar. Nacht, Ernst. Backes? Ja. Ach, das ist ja prima. Ach, der vertrat schon was. Ach, klar. Ach, danke schön, ach. Wiederhören. Du, Marc, der Papa lebt noch. Der ist nur voll. Aber das gibt sich wieder. Kerngesund ist er. Und die Oma und der Opa auch. Dass der aber auch die Sauferei nicht lassen kann. Stell dir mal vor, was der behauptet hat. Sie hätte fremde Wesen getroffen und die hätte saarländisch geschwätzt. Dein Vater, typisch. Hallo, Roger. Kap Ensheim, bitte kommen. Was ist denn los? Mir grinnt der Ernst nicht wach. Dann lass den doch schlafen. Ernst, dann steht doch auf. Aber der muss wach gehen. Der muss gar nichts. Der soll sich erst mal seinen Rausch ausschlafen. Oder haben wir technische Probleme, wo nur der Ernst lösen kann? Ja, bei uns da ohne Rappels. Wo? Oh. Ohne. Am Motor. Dann steht doch auf, Ernst. Jetzt mach das. Nein, ich bin doch Mitterschicht. Ach, Ernst, wir sind im Weltraum. Ich bin es, Clara, der Schwiegermutter. Ach, dran getreten, mir hätte fremde Wesen getroffen, die hätte saarländisch geschwätzt. Ach, Sag schon nicht nur geträumt, das war so. Ach, mein Gott. Ach, mein Gott, nie mehr Alkohol. Ach, war ich so voll. Aber schön war's, ne? Sag mal, wie bin ich denn ins Heim gekommen? Na, nicht in die Rakete dran müssen. Kann ich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Oh, da war ich umso besser. Wir haben jetzt ein anderer Roger. Ich weiß, der Kleemann Hennes aus Schiffwiller. Endlich jemand mit dem, wo man schwätzen kann. Du, der hat früher eine Rede geschafft. So, jetzt kriegst du jetzt den Kaffee. Du trinkst ja auch Pulverkaffee, gell? Hallo, Leona ein. Nicht so laut, Hennes, mein Kopf. Tässchen Kaffee und dann wirst du wieder munter. Oh, ach, der ist so heiß. Ich habe nicht noch die Lippe verbrannt. Leona 1. Was ist denn los, Hennes? Komm hier mit dem technischen Problem zurecht. Was für ein technisches Problem? Das geknattert. Jetzt so laut. Der Motor. Sind immer ruhig. Oh, das Druckgeräusch gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich wollte... Ruhig. Oh, du musst sofort nachgucken. Hallo, Kap Enzheim. Was ist dann, Ernst? Wir haben eine Störung am Motor. Ich gucke sofort nach und melde mich dann wieder. Alles klar. Albis, du helfst mal, ne? Hammer, Beißzahn, Kombizahn, ja. Groß, Schraubschlüssel, Isolierband, oh, Schießdraht. Das gehen wir schon hin. Wir haben eine historische Stunde erlebt. Gib mir mal den Hammer. Die erste Begegnung mit außerirdischen Wesen. Ja, dann höre ich meine Hals selber. Mit intelligenten Lebewesen. Oh, das soll der Kretersach. Ein welthistorisches Ereignis, nur noch vergleichbar mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahre 1492. Ist doch kein so dumm Zeich, halt lieber mal die Taschenlampe. In den Geschichtsbüchern werden wir stehen. Alle mal. Die Helden des Weltalls. Du sollst die Taschenlampe halten, du Held des Weltalls, verdammt noch einmal. Jo, jo, jo, ist ja schon gut. So, das sieht gar nicht gut aus. Stinkt das? Ist das Benzin? Nee, Öl. Ich hab doch so Frischluftspray, Tannenduft. Da ist nicht gerade so schlimm. Da. Gib mal die Taschenlampe her. So, mal gucken. Also die Ladung ist in Ordnung. Der Motor kannst ja nicht zünden, der war ja die ganze Zeit aus. Ja, du läuft ja auch noch mehr, verstehst du? Der Stromgenerator da, wo wir das Licht her haben. Und an den Generator habe ich das Sauerstoffgerät gehängt. So, da riecht's ein bisschen besser. So, mit dem dicken Keilriemen, so damit wird der angetrieben, nicht? Und da habe ich von so einem alten Mähdrescher abgemacht, das funktioniert einwandfrei. Lara, ich glaube, das nur reicht. Nee, noch ein bisschen. Jetzt riecht es einfach Vorschaden im Schwarzwald. Jo, ist aber doch besser als wie vorher. Und wenn das Sauerstoffgerät nicht schafft, dann geht da oben keine Luft mehr, ist euch das klar? Na klar. Naja, dann machen wir eben ein bisschen das Fenster auf und dann kriegen wir wieder Luft. Ach, die doofe Frage. Dann hab ich wieder etwas Falsches gesagt. Jo, allerdings, da gibt es nämlich keine Luft. Keine Luft? Ja, das kläre ich dir später, Clara. Wir haben jetzt ein technisches Problem. Ja, ich habe es abgesichert jetzt im Motor. Der Sauerstoff wird sie erst mal noch in den Vorratstank und ihn gepresst. 120 Atü, ne? Bevor der nochmal rauskommt. 120 Atü, du na wieder. Ja. Und dann, dadurch wird der dann so in die Luft hingepumpt. Ah, lass mich auch mal gucken. Nix, das da ist Männerarbeit. Machen Sie lieber mal ein Tässchen Kaffee. Jo. Aber ja, nichts. Ja? Alles gut, mal da. Die Pumpe, die ist kaputt. Sehe ich das, wenn man das gewusst hätte, oder hätte man noch ein Zwetti mitgeholt? Ach, haben wir aber nicht gewusst. Ich meine ja nur. Mit Zucker. Nee, schwarz und steig. Was machen wir denn jetzt? Die eiert. Guck mal da. No. Die macht nicht mehr lang. Da hilft alles nichts. Du musst alles ausbauen. Da kommst du ja so schlecht dran, du. Dann ist Notlande. Was wissen wir? Notlande? Wo dann? Ja, weil ich das Ding da abmontiere, dann kriegen wir halt keine Luft mehr, ne? Oh, dann müssen wir echt nur Notlande, wo es Luft gibt, ne? Die Pumpe da macht höchstens noch 5 Stunden. Bloß immer 6 Stunden machen. Also da hilft alles nichts mehr. Wir müssen runter. Aber in 6 Stunden sind wir doch selbst da nicht auf der Erde. Ach, das kriegen wir schon hin. Ich frage mal, der Kleemann Hennes, vielleicht kann der uns helfen. Der hat was im Kasten, nicht? Wie in Rede im Unterwegsbau die Belüftung nicht geklappt hat. So hat er das auch gedeckt. Ja. Ach, der kennt sich aus, der Hennes. Nicht wie der Anna, der Roger. Ha, schon, was dreckig hin. So gehst du mal nicht ans Funkgerät. So nicht, die wäre es erst mal gewesen. Jo, es ist ja schon gut. Das ist schon alles versauert. Wenn wir das Ding nicht repariert, denn dann ist alles versauert. Was? Das ist aus. Chicago, Schluss. Jesus. Ach, es wird schon nicht so schlimm sein. Hallo, Herr Kleemann. Was ist denn los? Lass mich mal. Hallo, Hennes! Wir haben Huddel! Es hat alles keinen Wert, wir müssen notlanden. Irgendwo, wo es Luft gibt. Und zwar innerhalb von den nächsten 5 Stunden. Sonst können wir uns abschreiben. Ich habe alles verstanden. Muss man jetzt nur noch sagen, wo das sind? Clara, gehen wir ans Fenster und gucken wir, ob da was Gefährliches siehst. Sterne! Was für Sterne? 3 Stück nebeneinander. Arisch hell, wie 3 Sonne. habe verstanden. Brauchst nicht hochdeutsche Schwätze. Ab und zu rutscht du mal durch. Ah ja, das macht nichts. Sag uns lieber mal, wo wir sind. Drei Sonne. Das ist Alpha Centauri. Oh, das geht sich aber vornehm an. Ich wär verrückt, das darf doch nicht wahr sein. Sind ihr sicher, dass da drei Sonnen sind? Was haben die dann nur da unten in Ensheim? Lass mich immer gucken, Clara. Geh mal vom Fenster weg. Jo, du hast recht. Drei Sonne. Hennes, bitte kommen! Ja, Leona 1? Ich bin's, der Ernst. Ich war gerade am Fenster. Clara hat's richtig gesagt, wir fliegen auf drei Sonne zu. Sitzt du gut, Ernst? Jo, was ist denn? Schieß los! Wir sind 40 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. Mach die Dinger! Boah, und eine Billion, das ist eine Million, Millionen. Ends mit 12 Nullen. Da kommen wir nie mehr zurück. Wir haben wahrscheinlich den Lichtsprung gemacht. Jesus, Das hilft alles nichts, wir müssen landen. Ich habe doch da ein Buch über den Weltraum. Ja. Kann ich mal nachgucken, vielleicht steht da was drin. Viele leuchtende Sterne heißt das. Ja, das war nicht billig. Aber jetzt sind wir froh drum. Komm, leg das Buch weg, Herr Schullehrer. Aber ich muss doch reingucken. Geh du mal ans Fenster und guck. Nicht? Wir haben jetzt kein Zeit für so. Metzia, gib mir das Fernrohr, Clara. Ja, da. Pass aber auf, dass du die Hill nicht verlierst, gell? Aha. Ja, na, das könnte gehen. Ja, hast du was, Ernst? Ja, da ist ein Stern mit einer Wolke deck. Nee, der ist vielleicht nicht so gut, wo wir doch keine Rennschirme dabei haben. Doch, flieh mir hin. Wo eine Stern eine Wolke deck hat, hat auch Atmosphäre. Ach so, damit es auch gemütlich ist, nee, gell? Nee, damit man Luft holen kann. Das darf nur nicht rennen. Ja, auf was warten wir dann noch? Ja, von mir aus kann's losgehen. Nicht so schnell, Ernst. Ach, jawohl, mit Carrara durchs All. Das macht Spaß, gell, Alice? Das ist ja mein Mare, bitte. Na, zum Glück kann ich einen Rennmantel dabei, wenigstens. Kap Ensheim, bitte kommen. Was ist dann, Ernst? Hör mal zu, Hennes. Wir fliehen jetzt auf einen unbekannten Planet zu. Wir wollen dort notlanden. Kapiert? Klar, Ernst. Ende. Ja, und dort drauf kann man landen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Der war ja so raulig, ey. Der ist ja schon ganz nah. Das ist ein erdähnlicher Planet. Oh, hast du gut gemacht, Ernst. Ach, vielleicht gibt's da Tankstellen mit einer Rostwaschbude. Das wäre was, gell? Jetzt eine Portion Leberknepp und ein gutes Pilz. Oh, das gefehlte mit Speck. Ach, hier, du. Ach, schon zwei Seiten Mund zusammen. Hallo, Hennes. Was ist dann? Wann mein Frau nochmal anruft, kann ich ausrichten, wann ich zurückkomme, soll sie gefilte machen mit Specksauce. Gar nicht, ja. Und Sauerkraut. Ich ruf dir gleich an. Aber ohne Kimmel ist Sauerkraut. Und wann kommen wir? Ja, da steht noch in den Sterne. Ah, schon mal ein klares Wort gelassen ausgesprochen. Im Griech haben wir ja auch nie gewusst, wann es rum ist. Und da hatte ich mal einen Griechskamerad gehabt. Moment, der war aus Mannheim. Nee, das war ein anderer. Mensch, das Annemarie bekäme die Gefilde hin. Ah, das musst du doch besser wissen, ist doch deine Frau. Ja, und eure Tochter. Ja. Mir kocht sie immer das fertige Zeug aus der Dose. Oh, aber du fliegst aber schnell. Ja, gell, das ist Abzahn. Also Glück, dass der Oberkehr Radarkontroll gibt. Ja. Und du hättest mein Flensburg, der hätte mal Punkte machen, hä? Wie heißt dann der Planet, wo wir jetzt drauf zufliegen? Ja, da muss ich die Hennes fragen. Hallo? Ich habe euch verstanden. Ja. Der hat noch keinen Namen. Der gehört aber zum Alpha Centauri-System. Wozu? Alpha Centauri. Ja, dann nennen wir ihn eben Alvis Centauri. Gut, hä? Ja. Wenn der Männer, ich immerhin da. Planet, wo nur mir benannt ist, also bei aller Bescheidenheit. Ja, komm jetzt, alles gut, nicht? Schon gut, nicht? Guck mal! Wo? Da hinter der Wolke, da sieht man schon das Green. Und blau! Ach, ja. Da gibt's auch Wasser! Mach kein Ding, aber ich wär's so gewiss, hätte ich mein Angelhut mitgenommen, nicht? Mensch, da wäre so große Karpfe drin wie im Binsental, Alvis. Das kann schon Sinn. So, und jetzt gebt gelandet. Am besten gehen wir vorher noch aufs Klo, falls da unten kein Klo sind. Wir bleiben doch in der Nähe von der Rakete. Kannst du ja dann jederzeit. Ach so, ja. Guck mal, Alvis. Guck mal. Ja. Das gibt's doch nicht. Hast du sowas schon mal gesehen? Oh, du, na bitte, das da ist ja ein Ding. Oh, guck dir das mal an. Aha. Weil sich auch nach der Errichtung der Wiederaufbereitungsanlage für ein Freizeitzentrum eignet. Ensheim. Leona 1 muss notlanden. Das war die letzte Meldung, die von der Bodenstation Cap Ensheim von dem Raumschiff Leona 1 empfangen wurde. Seit diesem Zeitpunkt sei der Funkkontakt zu dem ersten saarländischen Raumschiff abgebrochen. Ach, dazu erklärte Hans Klemann, der Leiter des Kommunikationszentrums der Luft. Guck dir die Landschaft an. Dass wir hier gelandet sind, das ist ja der direkte Wunder. Ist das schön. Machen wir das Radio lauter. Schnell die Schwätze von uns. Heimatklänge. Radiomusik. Ach, wunderbar. Wunderbar. Also, da hilft alles nichts. Ach, das Lied haben wir im Krieg gesungen. Ach, das ist doch was ganz anderes wie die Katzenmusik, wo sie heute da spielen. Ja, wir müssen die Antennen reparieren. Ach, gell, Alvis, da kriegt man richtig Gänsehaut. Ah. Da war ich nur genug Schießdroh dabei. Jetzt. Heimat, deine Sterne. Und jetzt sitzen wir selber auf einem. Und was für einer. Komm, erschloss mal die Antennen. Antennen sind, huck dich mal hin. Wenn die auch mal da ohne nichts von uns her. Komm, lass mich nur mal, ich kann's ja auch gleich. Schöne Musik. Heimat, deine Sterne und Lilli Marleen, das war so mein Lieder. Das passt so richtig zu der Landschaft. Oh, wunderbar. Ich Hans, mach mal grad das Radio aus. Mach mal aus. Hallo, Ensheim. Hallo, Hennes. Hörst du mich, das ist Leone 1. Hallo. Na, endlich. Ihr macht vielleicht Dinger. Warum melde ich euch dann nicht? Wir sind doch notgelandet auf dem... Alvis Centauri, benannt nach seinem Entdecker Alvis Neurohr. Hennes, stell mir gerade dein Gerät ab. Ich melde mich gleich wieder. Warum? Sag mal, wer hat denn den Planet entdeckt? Wer? Sag das doch mal nochmal. Mir drei. Das wollte ich nur hier. Aber er heißt doch Alvis Centauri. Jetzt sei mal ruhig, ich schwätze doch mit dem Hennes. Dass ihr meinst, der da immer Krach kriegen müsse. Hennes! Ja? Bin wieder da. Schau nur mal gerade, wie sie mal klarstellen. Also, wir sind auf dem Alvis Centauri, nicht? Den haben wir entdeckt. Drei Sonne haben wir, nicht? Das musst du dir mal vorstellen. Drei Sonne. Das ist ja das reinste Solarium. Ja, auch nicht nur das. Du ist so schön wie... Wie im Saarland. Ja. Genau, wie im Saarland. Wälder, Wiese, einer Fischweiher neben dem anderen. Und keine Industrie. Und Blume. Und Blume gibt's auch. Kein Häuser, keine Industrie. So richtig mit Atmosphäre. Mensch, haben wir eigentlich, dass wir da notgelandet sind. Ja. Das ist ja prima. Und warum hat er euch nicht gemeldet? Wir haben beim Lande die Antennen abgerissen. Ach so. Was war denn das? Ach, das ist ein Vogel über uns geflogen. Welle sind nicht so groß wie ein Segelflugzeug. Hennes, wir müssen jetzt was essen. Ich habe Hunger wie Pferd. Wir melden uns wetter, wann was ist. Alles klar, Roger. Los, der Roger aus dem Spiel. Ach, ist es doch schön. Noch schöner wie am Boostalsee. Wie am Mittersheimer Weiher. Nur ohne Autos, ohne Zelte, ohne Wohnwagen. Ruhig. Was? Ich habe was gehört. Das wird doch nicht... Ruhe, verdammt noch einmal! Da, hör schon mal. Schon wieder? Hm? Jetzt habe ich es auch gehört. Oh, Schreck, schon wieder fremde Wesen. Das da war aber anders. Ah ja, du wirst ja auch nicht einer so schwätzen wie der Anna. Sind aber ruhig. Guck mal, da hinten in dem Baum, da stehen sie. Oh, leck. Du hast nicht an meine Brille, ah, da ist sie ja. Das Wunder auf Alvis Centauri. Die sehen ja aus wie... Wie Spazierstecker mit drei Beinen. Überirdische Wesen auf Alvis Centauri. Was wäre die Hudelhand passende Schuße finde? Und ohne Schnabelhand. Aber lieb sind sie. Ich gehe nur mal bei sie. Aber pass auf. Ach, die sind doch friedlich, das sieht man doch auf den ersten Augenblick. Aber kommen sie. Ich schon doch ein bisschen Angst. Und wenn die beißen? Ja, dann. Seid gegrüßt, ihr fremden Wesen. Wir kommen aus dem Saarland. Natürlich. Warum danach nicht? Weil etwas am Motor kaputt war. Wollen wir etwas essen oder trinken? Was ist sowas? Wir trinken auch kein warmes Bier. Ach, schön, Hannes, du. Sag nur. Siehst du, Almis, das ist eine gute Idee. Also einfach die Maschine wachsen. Du brauchst keine Industrie. Das wäre was für die Erde. Kannst du eine Maturenplantage, hohe Garde. Die sind ja klar. Schade, dass der Marc nicht dabei ist. Dem täte die Domäne ist ja auch gefallen. Kenne ihr denn, wie im Honecker sein Schwager der Honecker in Ostberlin besucht hat? Also pass mal auf, im Honecker sein Schwager, also einer aus Wibbelskeil, ne? Der besucht der Honecker in Ostberlin. Und der Honecker, der zeigt ihm alles, sei Villa, sei dickes Auto, sei Wochenendhaus. Und der Schwager, der staunt nicht und staunt. Und auf Emo sagt er zum Honecker, Erich, hat er gesagt, du hast zu was gebrochen. Aller Respekt. Aber pass nur auf, dass dir das alles nicht die Kommunisten mal abholen. Also, da kommt der Peter in die Apotheke und sagt, Herr Apotheker... Ach, da haben wir doch schon 100 Murken hier. Ja, aber die Männer ist ja doch noch nicht. Ey, lass die doch mal. Vielleicht wollen die uns auch einen Witz erzählen. Das ist nicht schlimm. Ich behalte ja auch keinen Witz. Wenn man nichts mehr zu lachen hätte. Nee, das wäre nichts für mich. Ja, sie sollen nur sauber sein, die Witze. Nicht wie die, wo du immer verzählst, Ernst. Ja, komm, klar, sehr gut. Aber musst doch zugeben, dass es doch schön ist, nicht? Mensch, so müsst man leben können. Ja, irgendwo muss das Geld herkommen, aber trotzdem. Weißt du noch, wie wir damals im Garten geguckt haben, vor 2 Jahren, bis in die Nacht hin. Der Alvis hat Lampions aufgehängt gehabt, die Kinder haben gespielt, die sind gar nicht mit war. Und der Ewald hat sein Schieferklavier dabei gehabt. Ewald, ach, der misst jetzt Dosen. bei Saarberschung, Büro. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber wie komme ich jetzt wieder heim? Ja, das ist ein Problem. Und was für eins? Der Motor ist im Eimer. Hallo, Leona 1. Hallo, Leona 1. Jetzt melde euch doch mal. Ernst, was ist da los? Dennis, was willst du? Ach, da bist du. Hör mal zu. Wir haben doch da so einen Computer. Sitzt du gut? Was meinst du, was der ausgerechnet hat? Du wirst es nicht glauben. Wir brauchen 743 Jahre, bis wir zurück sind. Gell, da staunst du. 743 Jahre. Wenn er gut draufhalle, dann schafft er es auch in 741 Jahren. Aber nur, wenn er gut draufhalle. Oh, da verreicht unser Biervorrat gar nicht. Ihr müsst mit den Vega-Menschen einen Zeitsprung gemacht haben. Was soll ich mir mit denen gemacht haben? Einen Zeitsprung? Nee, einen Zeitsprung mit Z wie Zitronen. Ach wohl. Was ist denn das? Das ist, wenn man auf ein anderes Raumschiff geht, wie ihr auf die Vega, wo wir da gesoffen haben, und das Schiff... Also das Raumschiff, also ich verstehe es auch nicht ganz. Jedenfalls müssen wir euch jetzt etwas überlegen, wie wir zurückkommen. Wir können euch jetzt auch nicht mehr helfen. Wir werden aber nichts an die Öffentlichkeit gehen, um es Annemie und der Markt nicht zu beunruhigen. Am besten sagst du deine Schwiegereltern auch nichts. Das sind alte Leute und warum solltest du die unnötig beunruhigen? Jo, klar, mach ich. Alle dann, Ernst. Danke, Hennes. Wow. Das ist dem in die Knochen gefahren. Sagt der Danke. Wow. Ich heiße Alois Neurohr, ich war Kronrektor. Ja, aber seit 2 Jahren bin ich in Pension. Nee, an der Hauptschule. Vorher hatten wir ja die Volksschule gehabt. Nee, ich wollte ja kein Rektor werden, ich mach mich da nicht verrückt. Klar, man verdient ein bisschen mehr, aber hast nix wie Hudel. Und ich bin die Frau Clara Neurohr, mein Mann sei Frau. Oh, jetzt, wo unsere einzige Tochter aus dem Haus ist, schon. Aber man hat ja noch genug zu tun als Hausfrau. Siehst du, Alvis, der hat vernünftige Ansichten, nicht wie du. Und wie heiße ihr? Fiepser. Schöner Name. Das wäre ein Name für den Mark gewesen. Ach, Schwätzer, kein dummes Zeug. Aber nee, er hat mich so Mark heißen. Nur Mark Aurel. Und wie heißt es Sie, wenn man mal fragen darf? Das ist auch ein schöner Name, gell, Alvis? Jo. Mensch, da bist du ja ernst. Wir haben die ganze Zeit schon gedacht, wo bleibt der nur? Warst auf einmal in der Rakete verschwunden, spurlos verschwunden. Naja, wer dich ein bisschen hingelegt hat, nur all die Anstrengung. Wir haben uns gut unterhalten. Der Herr Fiebser, der Herr Hummel. Entschuldigung, der Herr Krummel, hier. Schade, dass du nicht dabei warst. Hast du etwas ernst? Machst du ein ernstes Gesicht? Ist etwas? Hast du mit dem Hennis geschwätzt? Komm mal, nimm mich zurück. Das sagt doch nur, wenn er bis ist. Ist er bis mit dem Motor? Nee, ach, dann renne ich schon hin. Ach, schön. Sind es alles, die wollen mir sogar helfen, die zwei. Und warum guckst du so bes? Elberspeich hat wieder verloren. Ausgerechnet gehe ich nein, Kell. Ach so, ausgerechnet. Ja. Ach, die Mannsleid. Hennis! Hennis, bitte kommen! Leona 1, was ist denn? Du, Hennis. Sag mal, wir sind doch gewissermaßen, sind wir doch, Kamerade. Klar, ernst. Hab mich an der Etikett besorgt, wie du dort einen neuen Sprengbordeständer, gebaut hast. Ich hab dir geholfen, wie du das EB auf deiner Autonummer haben wolltest. EB, für Ernst Backes. Jo, da hast du der Schwache angerufen, der wird auf dem Landratsamt schafft. Jo. So, dafür hast du mir aber geholfen, das Gartehäuschen über den Zoll zu schaffen. An der Mittersheimer Weiher. Heimer, kannst du mir nicht noch, Gefallen tun? Das ist vielleicht der letzte. Mach ich ernst. Bringst du im Anime bringst schon und bei, dass wir vielleicht nicht mehr kommen, ne? Das hätte ich sowieso gemacht. Heuch und im Busage. Er soll lernen, ne? Lass was aus dem Wert. Mach ich. Und rufst noch bei der Saarberg an, dass ich wahrscheinlich doch nicht am 15. fahren kann. Alles klar. Alle dann. Was sagt denn der andere? Schöner Gruß. Um Alvis und um Clara. Das mach ich. Sag doch, der Herr Bodega, ich wollte doch gar keinen Kopfwisserblitz. Das ist ein Ding, wo ich dir was die wohl da unten mache? Wer die? Der Kirchevorstand, das Erna, das Elfriede, das Lotti, das Hildegard. Was soll die schon machen? Retsche wäre sie, wie immer. Daheim ist es doch am allerschönsten. Jetzt ein kleiner Spaziergang durch den Spießer Wald. Ein paar frische Kaffeestickscha direkt aus der Bäckerei. Ohne gut Gläschen Bier auf der Schierei. Das wäre nicht zu verachten. Jo, jo. Was es Annemie wohl macht. Und Marc. Och, dann wird's schon gut gehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, also... Ich auch. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. Doch. Dass du Hemmweh hast. Stimmt. Wir fahren ja bald zurück. Und ihr, Herr Fiebser und Herr Kummel, ihr müsst uns unbedingt einmal auf dem Elmersberg besuchen. Es ist schön dort. Am besten kommen da an unserer Kerb. Da ist was los. Genau, da ist ein Rummel. Und da gehen wir einer trinken. Dann wird anständig einer drauf gemacht. Das ist bestimmt für euch interessant. Wir haben nur noch ein kleines Problem. Wir haben keinen Lichtgeschwindigkeitstransformationsmodulator. Was? Ihr habt einer? Und den können wir kriegen? Das ist ja prima. Dann können wir ja wieder zurück. Und wie lang geht dann das so zum Beispiel dauere? 2 Minuten Inbau und Heimfahrer 2 Minuten. Ah, ihr seht uns ja unheimlich weit voraus, uns Menschen. Donnerwetter. Perfekt. Los, Clara, pack schnell zusammen, wir fahren heim. Auf geht's. Darf ich vielleicht noch als Leiter dieser, als Mensch, der diesem Planeten seinen Namen gegeben hat, welcher nun lautet Alvis Centauri, Ihnen, Herr Fiebser, und Ihnen, Herr Kummel, meinen Dank, also gewissermaßen Ausdruck verleihen. Komm, mach schnell, ich will heim. Ihnen eine typisch Saarländische Grubelamt. Jons hat hier gerade kennen, Achterhalle. Nicht nur die Schützentitel, Jona. Klara stellen wir gerade alles dahin. Nicht was machen, das ganze Dose zählt aus dem Aldi, alles los, alles los. Kinder, alles gut. Komm, alles, packen wir gerade an. Hops, heb. An! So. Jetzt noch zippt in der Schlüssel. Aha, jetzt hast du es kapiert. Oh, so, die Leitung da. So, noch ein Stückchen Schießdraht. Die Mutter muss ja noch eins. Ja, das habe ich schon gemacht. So, komm, Clara, es geht los. Ja. Ja, vielen Dank auch noch, Herr Fiebser und Herr Grummel. Vielen Dank. So, alle Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Das gibt's doch nicht. Das da gibt's doch nicht. Da auf dem Monitor. Er geht. Das ist doch. Der Leona kommt wieder. Das sind doch Teufelskerle, die drei. Eilends wurde ein Empfangskomitee zusammengerufen. Alois Neurohrs Gesangverein, der Liederkranz Elversberg, brachte den Astronauten am Flughafen ein Ständchen. Bin ich so froh. Ach, ist das so schön. Endlich bist du wieder da, Ernst. Ach, du kannst sagen, was du willst. Das Händchen ist doch mal der Himmel. Du hast aber recht. Ich habe ja auch die IT gesehen. Ja, die IT nicht, aber sein Cousin. Was ein Glück, dass du wieder da bist. Du, es Bischleis ist kaputt. Ja. Und der Oskar hat angerufen, ob du nicht den Camp machen kannst für den Schwenker. Sind er dann noch all gesund und munter? Nein, du siehst doch, Papa. Oh. Na, und du, Mark? Der hat wieder 5 geschrieben in Mathe. Wenn du so weitermachst, dann wärst du mal noch... Astronaut wie du, Papa, gell? Ja, meine Damen und Herren, es war eine Überraschung für uns alle. Niemand hatte ja damit gerechnet, dass sie wieder zurückkehren, aber jetzt sind sie wieder da, unsere Helden des Weltraums. Ein kleiner Bahnhof vorerst, aber wie soeben aus der Staatskanzlei zu erfahren war, am Sonntag wird es in der Saarbrücker Bahnhofstraße eine Art Stäubenparade geben, zu Ehren der ersten saarländischen Astronauten. Ja, wir können stolz sein auf den Grubenschlosser Ernst Backes und seine Schwiegereltern Clara und Alois Neurohr, alle aus Elversberg, beziehungsweise aus Spießen-Elversberg, Ortsteil Elversberg, wie es neuerdings ja heißt. Sie haben der Welt gezeigt, dass wir gar nicht so ohne sind, wir Saarländer. Tja, der Jubel ist groß. Ich werde nun einmal versuchen, an Ernst Backes heranzukommen, um mit ihm zu sprechen. Aber ja, nein. Zu groß ist die Ansammlung. Es ist wirklich schwer, hier durchzukommen. Aber wenn wir es geschafft haben... Er schaffte es schließlich doch noch, unser Reporter. Und Ernst Backes sagte jenen denkwürdigen Satz, der dann durch die Weltpresse ging, ja, der Geschichte machte. Auf die Frage, welchen Eindruck er vom Weltall hatte, antwortete er, ah ja, ist nur etwas anderes. Alois Neurohr, sein Schwiegervater, begann sofort mit der Arbeit an seinem Buch »Ich und das All« mit dem Untertitel »Ein Elversberger als Astronaut«. Und Clara Neurohr erzählte im Kirchenvorstand von ihren Abenteuern. Stell euch mal vor, 3 Bähn hat der gehabt. 3 Bähn. Was müssen die Hudel haben, wenn sie Schuhkaufen gehen? Johannes Klemann, der Saarländer an der Bodenstation, kümmerte sich wieder um den korrekten Abflug der saarländischen Spanienurlauber. Und in Einöd erzählt allabendlich ein Bauer in seiner Stammkneipe dieselbe Geschichte. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre dieselbe Mals nicht ins Weltall kommen. Ohne mein Altsilo hätten die das nie geschafft. Ich hatte den Backes Ernst gleich angesehen. Aus dem wird er mal etwas. Wie er schon rinkommt in den Kuhstall. Mit meinem Silo. Ich hab's ihm verkauft. Und im Hause Backes? Ist ja doch schön, wenn man wieder daheim feiern kann. Schöner wie auf dem All wie Centauri dort. Aber du musst sehen, Clara, dass das auch schön war. Das glaube ich. Und wie viele Fischweine. Ja. Ach, schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Ja. Dass wir aber alle die IT gesehen haben. Also was wäre dann die Fiepser jetzt machen? Gummel. Und die andere von der Vega. Die machen, Augustin, scheiß Ding. Elvis, der Mark. Wie haben die ausgesehen, die Männchen? Ach, das erzähle ich dir alles später mal. Jetzt wäre sie eher schon in der Kopf gemacht und ein bisschen gefeiert. Ja, jetzt geht's wohl. Hilde! Jetzt wäre sie auch nicht. So waren alle wieder gesund und munter, glücklich und zufrieden. Nur einer hatte noch Probleme. Sie erinnern sich, liebe Hörerinnen und Hörer, Wernherr von Hollmannstedt. Der erste Leiter des Kommunikationszentrums der Bodenstation von Cap Ensheim. Er musste immer noch das Bett hüten, weil es ihm sein Psychiater so geraten hatte. Immer wieder murmelte er Sätze wie: Fremde Wesen, die Saarländer sprechen. Jawohl, ich habe sie selbst gehört. Alle haben so geredet. Warum denn auch nicht? Diese Saarländer. Vielleicht wird er schon bald den großen Erfolg dieses Weltraumabenteuers der Familien Backes und Neurohr in Elversberg mitfeiern können. Kehren wir zu ihnen zurück, denn sie sind guten Mutes. Und der Schluss eines saarländischen Science-Fictions muss doch auch gut sein, oder? So, Marc, du hast uns ein Geschenk. Papa, danke! Das da ist ein Raket. Marc, guck mal, was da drauf steht. Jona 1 antwortet nicht.